Theodor Fontane, Frau Jenny Treibel. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Neuntes Kapitel. Eine Woche war vergangen, und über dem Schmidtschen Haus lag eine starke Verstimmung. Corinna grollte mit Marcell, weil er mit ihr grollte, so wenigstens mußte sie sein Ausbleiben deuten, und die gute Schmolke wiederum grollte mit Corinna wegen ihres Grollens auf Marcell. »Das tut nicht gut, Corinna, so sein Glück von sich zu stoßen. Glaube mir, das Glück wird ärgerlich, wenn man es wegjagt, und kommt dann nicht wieder. Marcell ist, was man einen Schatz nennt, oder auch ein Juwel. Marcell ist ganz so, wie Schmolke war.« So hieß es jeden Abend. Nur Schmidt selbst merkte nichts von der über seinem Hause lagernden Wolke, studierte sich vielmehr immer tiefer in die Goldmasken hinein und entschied sich in einem mit Distelkamp immer heftiger geführten Streite auf das Bestimmteste hinsichtlich der einen für Ägist. Ägist sei doch immerhin 7 Jahre lang Klytämnestras Gemahl gewesen, außerdem mehr Anverwandter des Hauses, und wenn er, Schmidt, auch seinerseits zugeben müsse, dass der Mordergang Memnons einigermaßen gegen seine Ägist-Hypothese spreche, so sei doch andererseits nicht zu vergessen, dass die ganze Mordaffäre mehr oder weniger etwas Internes, also reine Familienangelegenheit gewesen sei, wodurch die nach außen hin auf Volk und Staat berechnete Beisetzungs- und Zeremonialfrage nicht eigentlich berührt werden könne. Distelkamp schwieg und zog sich unter Lächeln aus der Debatte zurück. Auch bei den alten und jungen Treibels herrschte eine gewisse schlechte Laune vor. Helene war unzufrieden mit Otto, Otto mit Helenen und die Mama wiederum mit beiden. Am unzufriedensten, wenn auch nur mit sich selbst, war Leopold, und nur der alte Treibel merkte von der ihn umgebenden Verstimmung herzlich wenig oder wollte nichts davon merken. Er freute sich vielmehr einer ungewöhnlich guten Laune. Dass dem so war, hatte, wie bei Willibald Schmidt, darin seinen Grund, dass er all die Zeit über sein Steckenpferd tummeln und sich einiger schon erzielter Triumphe rühmen durfte. Vogelsang war nämlich, unmittelbar nach dem zu seinen und Mr. Nelsons Ehren stattgehabten Diner in den für Treibel zu erobernden Wahlkreis abgegangen, und zwar um hier in einer Art Vorkampagne die Herzen und Nieren der Teupitz-Zossener und ihre mutmaßliche Haltung in der entscheidenden Stunde zu prüfen. Es muss gesagt werden, dass er bei Durchführung dieser seiner Aufgabe nicht bloß eine bemerkenswerte Tätigkeit entfaltet, sondern auch beinahe täglich etliche Telegramme geschickt hatte, darin er über die Resultate seines Wahlfeldzuges, je nach Bedeutung der Aktion, länger oder kürzer berichtete. Dass diese Telegramme mit denen des ehemaligen Bernauer Kriegskorrespondenten eine verzweifelte Ähnlichkeit hatten, war Treibel nicht entgangen, aber von diesem, weil er schließlich nur auf das achtete, was ihm persönlich gefiel, ohne sonderliche Beanstandung hingenommen worden. In einem dieser Telegramme hieß es: »Alles geht gut. Bitte Geldanweisung nach Teupitz hin. Ihr V.« Und dann: »Die Dörfer am Schermützelsee sind unser, Gott sei Dank. Überall dieselbe Gesinnung wie am Teupitzsee. Anweisung noch nicht eingetroffen. Bitte dringend. Ihr V.« »Morgen nach Storkow. Dort muss es sich entscheiden. Anweisung inzwischen empfangen, aber deckt nur gerade das schon Verausgabte. Montecuculis Wort über Kriegsführung gilt auch für Wahlfeldzüge. Bitte weiteres nach Großried hin, ihr V.« Treibel, in geschmeichelter Eitelkeit, betrachtete hiernach den Wahlkreis als für ihn gesichert, und in den Becher seiner Freude fiel eigentlich nur ein Wermutstropfen. Er wußte, wie kritisch ablehnend Jenny zu dieser Sache stand, und sah sich dadurch gezwungen, sein Glück allein zu genießen. Friedrich, überhaupt sein Vertrauter, war ihm auch jetzt wieder unter Larven die einzig fühlende Brust. Ein Zitat, das er nicht müde wurde, sich zu wiederholen. Aber eine gewisse Leere blieb doch. Auffallend war ihm außerdem, dass die Berliner Zeitungen gar nichts brachten. Und zwar war ihm dies umso auffallender, als von scharfer Gegnerschaft, allen Vogelsangschen Berichten nach, eigentlich keine Rede sein konnte. Die Konservativen und Nationalliberalen und vielleicht auch ein paar Parlamentarier von Fach mochten gegen ihn sein, aber was bedeutete das? Nach einer ungefähren Schätzung, die Vogelsang angestellt und in einem eingeschriebenen Briefe nach Villa Treibel hin adressiert hatte, besaß der ganze Kreis nur 7 Nationalliberale, 3 Oberlehrer, einen Kreisrichter, einen rationalistischen Superintendenten und 2 studierte Bauergutsbesitzer, während die Zahl der orthodox-Konservativen noch hinter diesem bescheidenen Häuflein zurückblieb. Ernstzunehmende Gegnerschaft Wackert. So schloss Vogelsangs Brief und Wackert war unterstrichen. Das klang hoffnungsreich genug, ließ aber inmitten aufrichtiger Freude doch einen Rest von Unruhe fortbestehen, und als eine runde Woche seit Vogelsangs Abreise vergangen war, brach denn auch wirklich der große Tag an, der die Berechtigung der instinktiv immer wieder sich einstellenden Ängstlichkeit und Sorge dartun sollte. Nicht unmittelbar, nicht gleich im ersten Moment, aber die Frist war nur eine nach Minuten ganz kurz bemessene. Treibel saß in seinem Zimmer und frühstückte. Jenny hatte sich mit Kopfweh und einem schweren Traum entschuldigen lassen. Sollte sie wieder von Vogelsang geträumt haben? Er ahnte nicht, dass dieser Spott sich in derselben Stunde noch an ihm rächen würde. Friedrich brachte die Postsachen, unter denen diesmal wenig Karten und Briefe, dafür desto mehr Zeitungen unter Kreuzband waren, einige, so viel sich äußerlich erkennen ließ, mit merkwürdigen Emblemen und Stadtwappen ausgerüstet. All dies, zunächst nur Vermutung, sollte sich bei schärferem Zusehen rasch bestätigen, und als Treibel die Kreuzbänder entfernt und das weiche Löschpapier über den Tisch ausgebreitet hatte, las er mit einer gewissen heiteren Andacht. Der Wächter an der wendischen Spree, wehrlos, ehrlos, alltid vorup, und der Storkower Bote, 2 davon waren Cis, 2 transspreanischen Ursprungs. Treibel, sonst ein Feind alles überstürzten Lesens, weil er von jedem blinden Eifer nur Unheil erwartete, machte sich diesmal mit bemerkenswerter Raschheit über die Blätter und überflog die blau angestrichenen Stellen. Leutnant Vogelsang, so hieß es in jedem in wörtlicher Wiederholung, ein Mann, der schon anno 48 gegen die Revolution gestanden und der Hydra das Haupt zertreten, hätte sich an 3 hintereinander folgenden Tagen dem Kreise vorgestellt, nicht um seiner selbst, sondern um seines politischen Freundes, des Kommerzienrats Treibel willen, der später den Kreis besuchen und bei Gelegenheit die von Leutnant Vogelsang ausgesprochenen Grundsätze wiederholen werde, was, so viel lasse sich schon heute sagen, als die wärmste Empfehlung des eigentlichen Kandidaten anzusehen sei. Denn das Vogelsangsche Programm laufe darauf hinaus, dass zu viel und namentlich unter zu starker Wahrnehmung persönlicher Interessen regiert werde, dass also demgemäß alle kostspieligen Zwischenstufen fallen müssten, was wiederum gleichbedeutend sei mit Herabsetzung der Steuern, und dass von den gegenwärtigen, zum Teil unverständlichen Kompliziertheiten nichts übrig bleiben dürfe, als ein freier Fürst und ein freies Volk. Damit seien freilich zwei Dreh- oder Mittelpunkte gegeben, aber nicht zum Schaden der Sache, denn wer die Tiefe des Lebens ergründet oder ihr auch nur nachgespürt habe, der wisse, dass die Sache mit dem einfachen Mittelpunkt, der vermeide mit Vorbedacht das Wort Zentrum, falsch sei und dass sich das Leben nicht im Kreise, wohl aber in der Ellipse bewege, weshalb zwei Drehpunkte das natürlich Gegebene seien. Nicht übel, sagte Treibel, als er gelesen, nicht übel. Es hat so was Logisches. Ein bisschen verrückt, aber doch logisch. Das Einzige, was mich stutzig macht, ist, dass alles klingt, als ob es Vogelsang selbst geschrieben hätte. Die zertretene Hydra, die herabgesetzten Steuern, das grässliche Wortspiel mit dem Zentrum und zuletzt der Unsinn mit dem Kreis und der Ellipse, das alles ist Vogelsang. Und der Einsender an die vier Spreeblätter ist natürlich wiederum Vogelsang. Ich kenne meinen Pappenheimer. Und dabei schob Treibel den Wächter an der wendischen Spree samt dem ganzen Rest vom Tisch auf das Sofa hinunter und nahm eine halbe Nationalzeitung zur Hand, die gleichfalls mit den anderen Blättern unter Kreuzband eingegangen war, aber der Handschrift und ganzen Adresse nach von niemand anderem als Vogelsang aufgegeben sein musste. Früher war der Kommerzienrat Abonnent und eifriger Leser der Nationalzeitung gewesen, und es kamen ihm auch jetzt noch tagtäglich Viertelstunden, in denen er den Wechsel in seiner Lektüre bedauerte. »Nun, lass sehen«, sagte er schließlich und ging, das Blatt aufschlagend, mit lesegewandtem Auge die drei Spalten hinunter, und richtig, da war es, »Parlamentarische Nachrichten«, aus dem Kreise Teupitz-Zossen. Als er den Kopftitel gelesen, unterbrach er sich. Ich weiß nicht, es klingt so sonderbar. Und doch auch wieder, wie soll es am Ende anders klingen? Es ist der natürlichste Anfang von der Welt. Also nur vorwärts. Und so las er denn weiter. Seit drei Tagen haben in unserem stillen und durch politische Kämpfe sonst wenig gestörten Kreise die Wahlvorbereitungen begonnen, und zwar seitens einer Partei, die sich augenscheinlich vorgesetzt hat, das, was ihr an historischer Kenntnis und politischer Erfahrung, ja, man darf füglich sagen, an gesundem Menschenstande fehlt, durch Fixigkeit zu ersetzen. Eben diese Partei, die sonst nichts weiß und kennt, kennt augenscheinlich das Märchen vom Swinegel und seiner Fru und scheint gewillt, an dem Tage, wo der Wettbewerb mit den wirklichen Parteien zu beginnen hat, eine jede derselben mit dem aus jenem Märchen wohlbekannten Swinegel zurufe, »Ich bin all hier«, empfangen zu wollen. Nur so vermögen wir uns dies überfrühe zur Stelle sein erklären. Alle Plätze scheinen, wie bei Theaterpremieren, von Leutnant Vogelsang und den Seinen im Voraus belegt werden zu sollen. Aber man wird sich täuschen. Es fehlt dieser Partei nicht an Stirn, wohl aber an dem, was noch mit dazu gehört. Der Kasten ist da, nicht der Inhalt. »Alle Wetter«, sagte Treibel, »der setzt scharf ein. Was davon auf mein Tal kommt, ist mir nicht eben angenehm, aber dem Vogelsang gönn ich es. Etwas ist in seinem Programm, das blendet, und damit hat er mich eingefangen. Und jessen, je mehr ich mir's ansehe, desto fraglicher erscheint es mir. Unter diesen Knickstiebeln, die sich einbilden, schon vor 40 Jahren die Hydra zertreten zu haben, sind immer etliche Zirkel, Quadratur und Perpetuum mobile Sucher, immer solche, die das Unmögliche, das in sich Widersprechende zustande bringen wollen. Vogelsang gehört dazu. Vielleicht ist es auch bloß Geschäft. Wenn ich mir zusammenrechne, was ich in diesen 8 Tagen... Aber ich bin erst bis an den ersten Absatz der Korrespondenz gekommen. Die zweite Hälfte wird ihm wohl noch schärfer zu Leibe gehen. Oder vielleicht auch mir. Und Streibel las weiter. Es ist kaum möglich, den Herrn, der uns gestern und vorgestern seiner in unserem Kreise voraufgegangenen Taten zu geschweigen, zunächst im Markgraf Pieske, dann aber in Storkow und Großriests beglückt hat, ernsthaft zu nehmen, und zwar umso weniger, je ernsthafter das Gesicht ist, das er macht. Er gehört in die Klasse der Malvolios, der feierlichen Narren, deren Zahl leider größer ist, als man gewöhnlich annimmt. Wenn sein Galimathias noch keinen Namen hat, so könnte man ihn das Lied vom dreigestrichenen C nennen, denn Kabinett, Kurbrandenburg und kantonale Freiheit, das sind die drei großen C, womit dieser Kurpfuscher die Welt oder doch wenigstens den preußischen Staat retten will. Eine gewisse Methode lässt sich darin nicht verkennen. In dessen Methode hat auch der Wahnsinn. Leutnant Vogelsangs Sang hat uns aufs Äußerste missfallen. Alles in seinem Programm ist gemeingefährlich. Aber was wir am meisten beklagen, ist das, dass er nicht für sich und in seinem Namen sprach, sondern im Namen eines unserer geachtetsten Berliner Industriellen, des Kommerzienrats Streibel, Berliner Blaufabrik, Köpnicker Straße, von dem wir uns eines Besseren versehen hätten. Ein neuer Beweis dafür, dass man ein guter Mensch und doch ein schlechter Musikant sein kann, und desgleichen ein Beweis, wohin der politische Dilettantismus führt. Treibel klappte das Blatt wieder zusammen, schlug mit der Hand darauf und sagte, »Nun, so viel ist gewiss, in Teupitz-Zossen ist das nicht geschrieben.« Das ist Telsgeschoß. Das kommt aus nächster Nähe. Das ist von dem nationalliberalen Oberlehrer, der uns neulich bei Buggenhagen nicht bloß Opposition machte, sondern uns zu verhöhnen suchte. Drang aber nicht durch. Alles in allem, ich mag ihm nicht Unrecht geben, und jedenfalls gefällt er mir besser als Vogelsang. Außerdem sind sie jetzt bei der Nationalzeitung halbe Hofpartei, gehe mit den Freikonservativen zusammen. Es war eine Dummheit von mir, mindestens eine Übereilung, dass ich abschwenkte. Wenn ich gewartet hätte, könnte ich jetzt in viel besserer Gesellschaft auf Seiten der Regierung stehen. Stattdessen bin ich auf den dummen Kerl und Prinzipienreiter eingeschworen. Ich werde mich aber aus der ganzen Geschichte herausziehen, und zwar für immer. Der Gebrannte scheut so das Feuer. Eigentlich könnte ich mich noch beglückwünschen, so mit 1000 Mark oder doch nicht viel mehr davon gekommen zu sein, wenn nur nicht mein Name genannt wäre. Mein Name, das ist fatal. Und dabei schlug er das Blatt wieder auf. Ich will die Stelle noch einmal lesen. Einer unserer geachtetsten Berliner Industriellen, der Kommerzienrat Treibel. Ja, das lasse ich mir gefallen, das klingt gut. Und nun lächerliche Figur von Vogelsangs Gnaden. Unter diesen Worten stand er auf, um sich draußen im Garten zu ergehen und in der frischen Luft seinen Ärger nach Möglichkeit loszuwerden. Es schien aber nicht recht glücken zu wollen, denn im selben Augenblick, wo er um den Giebel des Hauses herum in den Hintergarten einbog, sah er die Honig, die wie jeden Morgen so auch heute wieder das Bologneser Hündchen um das Bassin führte. Treibel prallte zurück, denn nach einer Unterhaltung mit dem aufgesteiften Fräulein stand ihm durchaus nicht der Sinn. Er war aber schon gesehen und begrüßt worden, und da große Höflichkeit und mehr noch große Herzensgüte zu seinen Tugenden zählte, so gab er sich einen Ruck und ging guten Mutes auf die Honig zu deren Kenntnissen und Urteilen er übrigens ein aufrichtiges Vertrauen hegte. Sehr erfreut, mein liebes Fräulein, Sie mal allein und zu guter Stunde zu treffen. Ich habe seit lange so dies und das auf dem Herzen, mit dem ich gern herunter möchte.« Die Honig errötete, weil sie, trotz des guten Rufes, dessen sich Treibel erfreute, doch von einem ängstlich süßen Gefühl überrieselt wurde, dessen äußerste Nichtberechtigung ihr freilich im nächsten Moment schon in beinahe grausamer Weise klar werden sollte. »Mich beschäftigt nämlich meiner lieben kleinen Enkelin Erziehung, an der ich denn doch das Hamburgische sich in einem Grade vollstrecken sehe, ich wähle diesen Schafottausdruck absichtlich, der mich von meinem einfacheren Berliner Standpunkt aus mit einiger Sorge erfüllt. Das Bologneserhündchen, das Chica hieß, zog in diesem Augenblick an der Schnur und schien einem Perlhuhn nachlaufen zu wollen, das sich vom Hofe her in den Garten verirrt hatte. Die Honig aber verstand keinen Spaß und gab dem Hündchen einen Klaps. Chica seinerseits tat einen Blaff und warf den Kopf hin und her, so daß dies einem Röckchen, eigentlich bloß eine Leibbinde, dicht aufgenähten Glöckchen in ein Klingen kamen. Dann aber beruhigte sich das Tierchen wieder und die Promenade um das Bassin herum begann aufs Neue. »Sehen Sie, Fräulein Honig, so wird auch das Litzchen erzogen. Immer an einer Strippe, die die Mutter in Händen hält. Und wenn mal ein Perlhuhn kommt und das Litzchen fort will, dann gibt's auch einen Klaps, aber einen ganz, ganz kleinen. Und der Unterschied ist bloß, dass Litzi keinen Blaff tut und nicht den Kopf wirft und natürlich auch kein Schellengeläut hat, das ins Klingen kommen kann.« »Litzichen ist ein Engel«, sagte die Honig, die während einer 16-jährigen Erzieherinnenlaufbahn Vorsicht in Ausdruck gelernt hatte. »Glauben Sie das wirklich?« »Ich glaube es wirklich, Herr Kommerzienrat, vorausgesetzt, dass wir uns über Engel einigen.« »Sehr gut, Fräulein Honig, das kommt mir zu Spaß. Ich wollte nur über Litzi mit Ihnen sprechen und höre nun auch noch was über Engel. Im Ganzen genommen ist die Gelegenheit, sich über Engel ein festes Urteil zu bilden, nicht groß. Nun sagen Sie, was verstehen Sie unter Engel? Aber kommen Sie mir nicht mit Flügel.« Die Honig lächelte. »Nein, Herr Kommerzienrat, nichts von Flügel. Aber ich möchte doch sagen dürfen, Unberührtheit vom Irdischen. Das ist ein Engel.« »Das lässt sich hören. Unberührtheit vom Irdischen? Nicht übel.« »Ja, noch mehr. Ich will es ohne weiteres gelten lassen und will es schön finden. Und wenn Otto und meine Schwiegertochter Helene sich klar und zielbewusst vorsetzen würden, eine richtige kleine Genoveva auszubilden oder eine kleine, keusche Susanna, pardon, ich kann im Augenblick kein besseres Beispiel finden, oder wenn alles ganz ernsthaft darauf hinausliefe, sagen wir, für irgendeinen Thüringer Landgrafen oder meinetwegen auch für ein geringeres Geschöpf Gottes einen Abklatsch der heiligen Elisabeth herzustellen, so hätte ich nichts dagegen. Ich halte die Lösung solcher Aufgabe für sehr schwierig, aber nicht für unmöglich. Und wie so schön gesagt worden ist und immer noch gesagt wird, solche Dinge auch bloß gewollt zu haben, ist schon etwas Großes.« Die Honig nickte, weil sie der eigenen nach dieser Seite hin liegenden Anstrengungen gedenken mochte. »Sie stimmen mir zu«, fuhr Treibel fort. »Nun, das freut mich. Und ich denke, wir sollen auch in dem zweiten einig bleiben. Sehen Sie, liebes Fräulein, ich begreife vollkommen, trotzdem es meinem persönlichen Geschmack widerspricht, dass eine Mutter ihr Kind auf einen richtigen Engel hin erzieht. Man kann nie ganz genau wissen, wie diese Dinge liegen, und wenn es zum Letzten kommt, so ganz zweifelsohne vor seinem Richter zu stehen, wer sollte sich das nicht wünschen? Ich möchte beinahe sagen, ich wünsche es mir selber. Aber, mein liebes Fräulein, Engel und Engel ist ein Unterschied, und wenn der Engel weiter nichts ist als ein Waschengel und die Fleckenlosigkeit der Seele nach dem Seifenkonsum berechnet und die ganze Reinheit des werdenden Menschen auf die Weisheit seiner Strümpfe gestellt wird, so erfüllt mich dies mit einem leisen Grauen. Und wenn es nun gar das eigene Enkelkind ist, dessen flachsene Haare, Sie werden es auch bemerkt haben, vor lauter Pflege schon ins Kakerlaki gefallen, so wird einem alten Großvater Himmelangst dabei. Könnten Sie sich nicht hinter die Wulsten stecken? Die Wulsten ist eine verständige Person und bäumt, glaube ich, innerlich gegen diese Hamburgereien auf. Ich würde mich freuen, wenn Sie Gelegenheit nehmen. In diesem Augenblicke wurde Czicka wieder unruhig und blaffte lauter als zuvor. Treibel, der sich in Auseinandersetzungen der Art nicht gern unterbrochen sah, wollte verdrießlich werden, aber ehe er noch recht dazu kommen konnte, wurden drei junge Damen von der Villa her sichtbar, zwei von ihnen ganz gleichartig in bastfarbene Sommerstoffe gekleidet. Es waren die beiden Felgentreus, denen Helene folgte. »Gott sei Dank, Helene«, sagte Treibel, der sich, vielleicht weil er ein schlechtes Gewissen hatte, zunächst an die Schwiegertochter wandte. »Gott sei Dank, dass ich dich wieder einmal sehe. Du warst eben der Gegenstand unseres Gesprächs oder mehr noch dein liebes Litzichen, und Fräulein Honig stellte fest, dass Litzichen ein Engel sei.« Du kannst dir denken, dass ich nicht widersprochen habe. Wer ist nicht gern Großvater eines Engels? Aber, meine Damen, was verschafft mir so früh diese Ehre? Oder gilt es meiner Frau? Sie hat Migräne. Soll ich sie rufen lassen? Oh nein, Papa, sagte Helene mit einer Freundlichkeit, die nicht immer ihre Sache war. Wir kommen zu dir. Felgentreus haben nämlich vor, heute Nachmittag eine Partie nach Halensee zu machen, aber nur, wenn alle Treibels, von Otto und mir ganz abgesehen, daran teilnehmen. Die Felgentreuschen Schwestern bestätigten dies alles durch Schwenken ihrer Sonnenschirme, während Helene fortfuhr, und nicht später als drei. Wir müssen also versuchen, unserem Lunch einen kleinen Dinnercharakter zu geben, oder aber unser Dinner bis auf acht abends hinauszuschieben. Elfriede und Blanca wollen noch in die Adlerstraße, um auch Schmitz aufzufordern, zumindest Corinna. Der Professor kommt dann vielleicht nach. Krola hat schon zugesagt und will ein Quartett mitbringen, darunter zwei Referendare von der Potsdamer Regierung. Und Reserveoffiziere, ergänzte Blanca, die jüngere Felgentreu. »Reserveoffiziere«, wiederholte Treibel ernsthaft. »Ja, meine Damen, das gibt den Ausschlag. Ich glaube nicht, dass ein hierlandes lebender Familienvater, auch wenn ihm ein grausames Schicksal eigene Töchter versagte, den Mut haben wird, eine Landpartie mit zwei Reserveleutnants auszuschlagen. Also bestens akzeptiert. Um 3 Uhr.« Meine Frau wird zwar verstimmt sein, dass über ihr Haupt hinweg endgültige Beschlüsse gefasst worden sind, und ich fürchte beinahe ein momentanes wachsendes Dic douloureux. Trotzdem bin ich ihrer sicher. Landpartie mit Quartett und von solcher gesellschaftlicher Zusammensetzung. Die Freude darüber bleibt prädominierendes Gefühl. Dem ist keine Migräne gewachsen. Darf ich Ihnen übrigens meine Melonenbeete zeigen? Oder nehmen wir lieber einen kleinen Imbiss, ganz leicht, ohne jede Gefährdung des Lunch? Alle drei dankten, die Felgentreus, weil sie sich direkt zu Corinna begeben wollten, Helene, weil sie Litzis halber wieder nach Hause musste. Die Wulsten sei nicht achtsam genug und lasse Dinge durchgehen, von denen sie nur sagen könne, dass sie shocking seien. Zum Glück sei Litzichen ein so gutes Kind, sonst würde sie sich ernstlicher Sorge darüber hingeben müssen. Litzichen ist ein Engel, die ganze Mutter, sagte Treibel und wechselte, während er das sagte, Blicke mit der Honig, welche die ganze Zeit über in einer gewissen reservierten Haltung seitab gestanden hatte. Ende des 9. Kapitels. Theodor Fontane, Frau Jenny Treibel. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 10. Kapitel. Auch Schmitz hatten zugesagt, Corinna mit besonderer Freudigkeit, weil sie sich seit dem Dinertage bei Treibels in ihrer häuslichen Einsamkeit herzlich gelangweilt hatte. Die großen Sätze des Alten kannte sie längst auswendig, und von den Erzählungen der guten Schmolke galt dasselbe. So klang denn ein Nachmittag in Halensee fast so poetisch wie 4 Wochen auf Capri, und Corinna beschloss daraufhin, ihr Bestes zu tun, um sich bei dieser Gelegenheit auch äußerlich neben den Felgentreus behaupten zu können. Denn in ihrer Seele dämmerte eine unklare Vorstellung davon, dass diese Landpartie nicht gewöhnlich verlaufen, sondern etwas Großes bringen werde. Marcel war zur Teilnahme nicht aufgefordert worden, womit seine Cousine, nach der eine ganze Woche lang von ihm beobachteten Haltung, durchaus einverstanden war. Alles versprach einen frohen Tag, besonders auch mit Rücksicht auf die Zusammensetzung der Gesellschaft. Unter dem, was man im Voraus vereinbart hatte, war nach Verwerfung eines von Treibel in Vorschlag gebrachten Kremsers, der eigentlich immer das Eigentliche sei, das die Hauptsache gewesen, dass man auf gemeinschaftliche Fahrt verzichten, dafür aber männiglich sich verpflichten wolle, Punkt 4 Uhr und jedenfalls nicht mit Überschreitung des akademischen Viertels in Halensee zu sein. Und wirklich, um 4 Uhr war alles versammelt, oder doch fast alles. Alte und junge Treibels, desgleichen die Felgentreus, hatten sich in eigenen Equipagen eingefunden, während Krola von seinem Quartett begleitet aus nicht aufgeklärten Gründen die neue Dampfbahn, Corinna aber Mutterwind allein, der Alte wollte nachkommen, die Stadtbahn benutzt hatte. Von den Treibels fehlte nur Leopold, der sich, weil er durchaus an Mr. Nelson schreiben müsse, wegen einer halben Stunde Verspätung im Voraus entschuldigen ließ. Corinna war momentan verstimmt darüber, bis ihr der Gedanke kam, es sei wohl eigentlich besser so. Kurze Begegnungen seien inhaltreicher als lange. »Nun, lieben Freunde«, nahm Treibel das Wort, »alles nach der Ordnung. Erste Frage, wo bringen wir uns unter? Wir haben Verschiedenes zur Wahl. Bleiben wir parterre zwischen diesen formidablen Tischreihen, oder rücken wir auf die benachbarte Veranda hinauf, die Sie, wenn Sie Gewicht darauf legen, auch als Altan oder als Söller bezeichnen können?« Oder bevorzugen Sie vielleicht die Verschwiegenheit der inneren Gemächer, irgendeiner Kemenate von Halensee? Oder endlich, viertens und letztens, sind Sie für Turmbesteigung und treibt es Sie, diese Wunderwelt, in der keines Menschenauge bisher einen frischen Grashalm entdecken konnte, treibt es Sie, sage ich, dieses von Spargelbeeten und Eisenbahndämmen durchsetzte Wüstenpanorama zu Ihren Füßen ausgebreitet zu sehen? »Ich denke«, sagte Frau Felgentreu, die, trotzdem sie kaum Ausgang 40 war, schon das Embonpoint und das Asthma einer 60erin hatte, »ich denke, lieber Treibel, wir bleiben, wo wir sind. Ich bin nicht für Steigen. Und dann meine ich auch immer, man muss mit dem zufrieden sein, was man gerade hat.« »Eine merkwürdig bescheidene Frau«, sagte Corinna zu Krola, der seinerseits mit einfacher Zahlennennung antwortete, leise hinzusetzend, »aber Taler.« »Gut, denn«, fuhr Treibel fort, »wir bleiben also in der Tiefe, wozu dem höheren Zustreben. Man muss zufrieden sein mit dem durch Schicksalsbeschluss gegebenen, wie meine Freundin Felgentreu soeben versichert hat. Mit anderen Worten, genieße fröhlich, was du hast. Aber, liebe Festgenossen, was tun wir, um unsere Fröhlichkeit zu beleben oder richtiger und artiger, um ihr Dauer zu geben? Denn von Belebung unserer Fröhlichkeit sprechen hieße das augenblickliche Vorhandensein derselben in Zweifel ziehen, eine Blasphemie, deren ich mich nicht schuldig machen werde. Landpartien sind immer fröhlich, nicht wahr, Krola?« Krola bestätigte mit einem verschmitzten Lächeln, dass für den Eingeweihten eine stille Sehnsucht nach Siechen oder dem schweren Wagner ausdrücken sollte. Treibel verstand es auch so. »Landpartien sind also immer fröhlich, und dann haben wir das Quartett in Bereitschaft und haben Professor Schmidt in Sicht und Leopold auch. Ich finde, dass dies allein schon ein Programm ausdrückt.« Und nach diesen Einleitungsworten, einen in der Nähe stehenden mittelalterlichen Kellner heranwinkend, fuhr er in einer anscheinend an diesen, in Wahrheit aber an seine Freunde gerichteten Rede fort: »Ich denke, Kellner, wir rücken zunächst einige Tische zusammen, hier zwischen Brunnen und Fliederbosquet. Da haben wir frische Luft und etwas Schatten. Und dann, Freund, sobald die Lokalfrage geregelt und das Aktionsfeld abgesteckt ist, dann etwelche Portionen Kaffee, sagen wir vorläufig 5, Zucker doppelt und etwas Kuchiges, gleich viel was, mit Ausnahme von altdeutschem Napfkuchen, der mir immer eine Mahnung ist, es mit dem neuen Deutschland ernst und ehrlich zu versuchen. Die Bierfrage können wir später regeln, wenn unser Zuzug eingetroffen ist.« Dieser Zuzug war nun in der Tat näher, als die ganze Gesellschaft zu hoffen gewagt hatte. Schmidt in einer ihn begleitenden Wolke herankommend, war Müllergrau von Chausseestaub und mußte es sich gefallen lassen, von den jungen, dabei nicht wenig kokettierenden Damen abgeklopft zu werden, und kaum, daß er in Stand gesetzt und in den Kreis der übrigen eingereiht war, so ward auch schon Leopold in einer langsam herantrottenden Droschke sichtbar, und beide Felgentreus, Corinna hielt sich zurück, liefen auch ihm bis auf die Chaussee hinaus entgegen und schwenkten dieselben kleinen Batisttücher zu seiner Begrüßung, mit denen sie eben den alten Schmidt restituiert und wieder leidlich gesellschaftsfähig gemacht hatten. Auch Treibel hatte sich erhoben und sah der Auffahrt seines Jüngsten zu. »Sonderbar«, sagte er zu Schmidt und Felgentreu, zwischen denen er saß, »sonderbar, es heißt immer, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, aber mitunter tut er's doch. Alle Naturgesetze schwanken heutzutage. Die Wissenschaft setzt ihnen zu arg zu. Sehen Sie, Schmidt, wenn ich Leopold Treibel wäre, mit meinem Vater war das etwas anderes, der war noch aus der alten Zeit, so hätte mich doch kein Teubel davon abgehalten, so hier heute hoch zu Ross vorzureiten, und hätte mich graziös, denn Schmidt, wir haben doch auch unsere Zeit gehabt, hätte mich graziös, sag ich, aus dem Sattel geschwungen und mir mit der Badine die Stiefel und die Unaussprechlichen abgeklopft und wäre hier, schlecht gerechnet, wie ein junger Gott erschienen, mit einer roten Nelke im Knopfloch, ganz wie Ehrenlegion oder ähnlicher Unsinn. Und nun sehen Sie sich den Jungen an. Kommt er nicht an, als ob er hingerichtet werden sollte? Denn das ist ja gar keine Droschke, das ist ein Karren, eine Schleife. Weiß der Himmel, wo's nicht drin steckt, da kommt es auch nicht.« Unter diesen Worten war Leopold herangekommen, untergefasst von den beiden Felgentreus, die sich vorgesetzt zu haben schienen, à tout prix für das Landpartieliche zu sorgen. Corinna, wie sich denken lässt, gefiel sich in Missbilligung dieser Vertraulichkeit und sagte vor sich hin: »Dumme Dinger!« Dann aber erhob auch sie sich, um Leopold gemeinschaftlich mit den anderen zu begrüßen. Die Droschke draußen hielt noch immer, was dem alten Treibel schließlich auffiel. »Sage, Leopold, warum hält er noch? Rechnet er auf Rückfahrt?« »Ich glaube, Papa, dass er futtern will.« »Wohl und weise. Freilich, mit seinem Häckelsack wird er nicht weit kommen. Hier müssen energischere Belebungsmittel angewandt werden, sonst passiert was. Bitte, Kellner, geben Sie dem Schimmel ein Seidel, aber Löwenbräu, dessen ist er am bedürftigsten.« »Ich wette«, sagte Krola, »der Kranke wird von Ihrer Arznei nichts wissen wollen. Ich verbürge mich für das Gegenteil, in dem Schimmel steckt was, bloß heruntergekommen.« Und während das Gespräch noch andauerte, folgte man dem Vorgange draußen und sah, wie das arme, verschmachtete Tier mit Gier das Seidel austrank und in ein schwaches Freudengewieher ausbrach. »Da haben wir's«, triumphierte Treibel. »Ich bin ein Menschenkenner. Der hat bessere Tage gesehen, und mit diesem Seidel zogen alte Zeiten in ihm herauf. Und Erinnerungen sind immer das Beste. Nicht wahr, Jenny?« Die Kommerzienrätin antwortete mit einem langgedehnten »Ja, Treibel« und deutete durch den Ton an, dass er besser täte, sie mit solchen Betrachtungen zu verschonen. Eine Stunde verging unter allerhand Plaudereien, und wer gerade schwieg, der versäumte nicht, das Bild auf sich wirken zu lassen, das sich um ihn her ausbreitete. Da stieg zunächst eine Terrasse nach dem See hinunter, von dessen anderem Ufer her man den schwachen Knall einiger Teschings hörte, mit denen in einer dort etablierten Schießbude nach der Scheibe geschossen wurde, während man aus verhältnismäßiger Nähe das Kugelrollen einer am diesseitigen Ufer sich hinziehenden Doppelkegelbahn und dazwischen die Rufe des Kegeljungen vernahm. Den See selbst aber sah man nicht recht, was die felgentreuschen Mädchen zuletzt ungeduldig machte. »Wir müssen doch den See sehen. Wir können doch nicht in Halensee gewesen sein, ohne den Halensee gesehen zu haben.« Und dabei schoben sie zwei Stühle mit den Lehnen zusammen und kletterten hinauf, um so den Wasserspiegel vielleicht entdecken zu können. »Ach, da ist er, etwas klein.« »Das Auge der Landschaft muss klein sein«, sagte Treibel. »Ein Ozean ist kein Auge mehr.« »Und wo nur die Schwäne sind?«, fragte die ältere Felgentreu neugierig. »Ich sehe doch zwei Schwanenhäuser.« »Ja, liebe Elfriede«, sagte Treibel, »sie verlangen zu viel. Das ist immer so, wo Schwäne sind, sind keine Schwanenhäuser, und wo Schwanenhäuser sind, sind keine Schwäne. Der eine hat den Beutel, der andere das Geld. Diese Wahrnehmung, meine junge Freundin, werden Sie noch verschiedentlich im Leben machen. Lassen Sie mich annehmen, nicht zu sehr zu Ihrem Schaden.« Elfriede sah ihn groß an. Worauf bezog sich das und auf wen? Auf Leopold? Oder auf den früheren Hauslehrer, mit dem sie sich noch schrieb, aber doch nur so, dass es nicht völlig einschlief? Oder auf den Pionierleutnant? Es konnte sich auf alle drei beziehen. Leopold hätte das Geld? Im Übrigen, fuhr Treibel an die Gesamtheit gewendet fort, ich habe mal wo gelesen, dass es immer das Geratenste sei, das Schönste nicht auszukosten, sondern mitten im Genusse dem Genuss valet zu sagen. Und dieser Gedanke kommt mir auch jetzt wieder. Es ist kein Zweifel, dass dieser Fleck Erde mit zu dem Schönsten zählt, was die norddeutsche Tiefebene besitzt, durchaus angetan, durch Sang und Bild verherrlicht zu werden, wenn es nicht schon geschehen ist. Denn wir haben jetzt eine märkische Schule, vor der nicht sicher ist, Beleuchtungskünstler ersten Ranges, wobei Wort oder Farbe keinen Unterschied macht. Aber eben, weil es so schön ist, gedenken wir jenes vorzitierten Satzes, der von einem letzten Auskosten nichts wissen will. Mit anderen Worten, beschäftigen wir uns mit dem Gedanken an Aufbruch. Ich sage wohl überlegt Aufbruch, nicht Rückkehr, nicht vorzeitige Rückfahrt in die alten Geleise, das sei ferne von mir. Dieser Tag hat sein letztes Wort noch nicht gesprochen. Nur ein Scheiden, speziell aus diesem Idyll, ehe es uns ganz umstrickt. Ich proponiere Waldpromenade bis Paulshorn oder, wenn dies zu kühn erscheinen sollte, bis Hundekehle. Die Prosa des Namens wird ausgeglichen durch die Poesie der größeren Nähe. Vielleicht, dass ich mir den besonderen Dank meiner Freundin Felgentreu durch diese Modifikation verdiene. Frau Felgentreu, der nichts ärgerlicher war als Anspielungen auf ihre Wohlbeleibtheit und Kurzatmigkeit, begnügte sich, ihrem Freunde Treibel den Rücken zu kehren. Dank vom Hause Österreich. Aber es ist immer so, der Gerechte muß viel leiden. Ich werde mich auf einem verschwiegenen Waldwege bemühen, ihrem schönen Unmut die Spitze abzubrechen. Darf ich um ihren Arm bitten, liebe Freundin? Und alles erhob sich, um in Gruppen zu zweien und dreien die Terrasse hinabzusteigen und zu beiden Seiten des Sees auf den schon im halben Dämmer liegenden Grunewald zuzuschreiten. Die Hauptkolonne hielt sich links. Sie bestand unter Vorantritt des felgentreuschen Ehepaares – Treibel hatte sich von seiner Freundin wieder freigemacht – aus dem Krolaschen Quartett, in das sich Elfriede und Blanka Felgentreu derart eingereiht hatten, dass sie zwischen den beiden Referendarien und zwei jungen Kaufleuten gingen. Einer der jungen Kaufleute war ein berühmter Jodler und trug auch den entsprechenden Hut. Dann kamen Otto und Helene, während Treibel und Krola abschlossen. »Es geht doch nichts über eine richtige Ehe«, sagte Krola zu Treibel und wies auf das junge Paar vor ihnen. »Sie müssen sich doch aufrichtig freuen, Kommerzienrat, wenn Sie Ihren Ältesten so glücklich und so zärtlich neben dieser hübschen und immer blink und blanken Frau einherschreiten sehen. Schon oben saßen sie dicht beisammen, und nun gehen sie Arm in Arm. Ich glaube beinahe, sie drücken sich leise.« »Mir ein sicherer Beweis, dass sie sich vormittags gezankt haben. Otto, der arme Kerl, muss nun Reugeld zahlen.« »Ach, Treibel, Sie sind ein ewiger Spötter. Ihnen kann es keiner recht machen, und am wenigsten die Kinder.« »Glücklicherweise sagen Sie das so hin, ohne recht daran zu glauben. Mit einer Dame, die so gut erzogen wurde, kann man sich überhaupt nicht zanken.« In diesem Augenblick hörte man den Jodler einige Juchzer ausstoßen, so tirolerhaft echt, dass sich das Echo der Pichelsberge nicht veranlasst sah, darauf zu antworten. Krola lachte. »Das ist der junge Metzner. Er hat eine merkwürdig gute Stimme, wenigstens für einen Dilettanten, und hält eigentlich das Quartett zusammen. Aber so wie er eine frische Prise Luft wittert, ist es mit ihm vorbei. Dann fasst ihn das Schicksal mit rasender Gewalt, und er muss jodeln. Aber wir wollen von den Kindern nicht so abkommen. Sie werden mir doch nicht weismachen wollen.« Krola war neugierig und hörte gern Intimitäten. »Sie werden mir doch nicht weismachen wollen, dass die beiden da vor uns in einer unglücklichen Ehe leben. Und was das Zanken angeht, so kann ich nur wiederholen, Hamburgerinnen stehen auf einer Bildungsstufe, die den Zank ausschließt.« Treibel wiegte den Kopf. »Ja, sehen Sie, Krola, Sie sind nun ein so gescheiter Kerl und kennen die Weiber. Ja, wie soll ich sagen, Sie kennen sie, wie sie nur ein Tenor kennen kann. Denn ein Tenor geht doch weit über den Leutnant. Und doch offenbaren Sie hier in dem speziell Ehelichen, was noch wieder ein Gebiet für sich ist, ein furchtbares Manquement. Und warum? Weil Sie's in Ihrer eigenen Ehe gleichviel nun, ob durch Ihr oder Ihrer Frau Verdienst, ausnahmsweise gut getroffen haben. Natürlich, wie Ihr Fall beweist, kommt auch das vor. Aber die Folge davon ist einfach die, dass Sie, auch das Beste hat seine Kehrseite, daß sie, sag ich, kein richtiger Ehemann sind, daß sie keine volle Kenntnis von der Sache haben. Sie kennen den Ausnahmefall, aber nicht die Regel. Über Ehe kann nur sprechen, wer sie durchgefochten hat, nur der Veteran, der auf Wundenmale zeigt. Wie heißt es doch? Nach Frankreich zogen zwei Grenadier, die ließen die Köpfe hangen. Da haben sie's. Ach, das sind Redensarten, Treibel. Und die schlimmsten Ehen sind die, lieber Krola, wo furchtbar gebildet gestritten wird, wo, wenn Sie mir den Ausdruck gestatten wollen, eine Kriegsführung mit Sammethandschuhen stattfindet, oder richtiger noch, wo man sich, wie beim römischen Karneval, Konfetti ins Gesicht wirft. Es sieht hübsch aus, aber verwundet doch. Und in dieser Kunst anscheinend gefälligen Konfettiwerfens ist meine Schwiegertochter eine Meisterin. Ich wette, dass mein armer Otto schon oft bei sich gedacht hat, wenn sie dich doch kratzte, wenn sie doch mal außer sich wäre, wenn sie doch mal sagte Scheusal oder Lügner oder elender Verführer. Aber Treibel, das kann sie doch nicht sagen, das wäre ja Unsinn. Otto ist ja doch kein Verführer, also auch kein Scheusal. Ach, Krola, darauf kommt es ja gar nicht an. Worauf es ankommt, sie muss sich dergleichen wenigstens denken können. Sie muss eine eifersüchtige Regung haben. Und in solchen Momenten muss es afrikanisch aus ihr losbrechen. Aber alles, was Helene hat, hat höchstens die Temperatur der Uhlenhorst. Sie hat nichts als einen unerschütterlichen Glauben an Tugend und Windsor-Soap. Nun, meinetwegen, aber wenn es so ist, wo kommt dann der Zank her? Der kommt doch. Er tritt nur anders auf, anders aber nicht besser. Kein Donnerwetter, nur kleine Worte mit dem Giftgehalt eines halben Mückenstichs, oder aber Schweigen, Stummheit, Muffeln, das innere Düppel der Ehe, während nach außen hin das Gesicht keine Falte schlägt. Das sind so die Formen. Und ich fürchte, die ganze Zärtlichkeit, die wir da vor uns wandeln sehen und die sich augenscheinlich sehr einseitig gibt, ist nichts als ein Bußetun. Otto Treibel im Schlosshof zu Canossa und mit Schnee unter den Füßen. Sehen Sie nun den armen Kerl? Er biegt den Kopf in einem Fort nach rechts, und Helene rührt sich nicht und kommt aus der geraden Hamburger Linie nicht heraus. Aber jetzt müssen wir schweigen. Ihr Quartett hebt an. Was ist es denn? Es ist das Bekannte, ich weiß nicht, was soll es bedeuten. Ah, das ist recht. Eine jederzeit wohl aufzuwerfende Frage, besonders auf Landpartien. Rechts um den See hin gingen nur zwei Paare, vorauf der alte Schmidt und seine Jugendfreundin Jenny und in einiger Entfernung hinter ihnen Leopold und Corinna. Schmidt hatte seiner Dame den Arm gereicht und zugleich gebeten, ihr die Mantille tragen zu dürfen, denn es war etwas schwül unter den Bäumen. Jenny hatte das Anerbieten auch dankbar angenommen, als sie aber wahrnahm, dass der gute Professor den Spitzenbesatz immer nachschleppen und sich abwechselnd in Wacholder und Heidekraut verfangen ließ, bat sie sich die Mantille wieder aus. »Sie sind noch gerade so wie vor 40 Jahren, lieber Schmidt, galant, aber mit keinem rechten Erfolge.« »Ja, gnädigste Frau, diese Schuld kann ich nicht von mir abwälzen.« Und sie war zugleich mein Schicksal. Wenn ich mit meinen Huldigungen erfolgreicher gewesen wäre, denken Sie, wie ganz anders sich mein Leben und auch das Ihrige gestaltet hätte. Jenny seufzte leise. Ja, gnädigste Frau, dann hätten Sie das Märchen Ihres Lebens nie begonnen. Denn alles große Glück ist ein Märchen. »Alles große Glück ist ein Märchen«, wiederholte Jenny langsam und gefühlvoll. »Wie wahr, wie schön! Und sehen Sie, Willibald, dass das beneidete Leben, das ich jetzt führe, meinem Ohr und meinem Herzen solche Worte versagt, daß lange Zeiten vergehen, ehe Aussprüche von solcher poetischen Tiefe zu mir sprechen, das ist für eine Natur, wie sie mir nun einmal geworden, ein ewig zehrender Schmerz. Und Sie sprechen dabei von Glück, Willibald, sogar von großem Glück. Glauben Sie mir, die ich dies alles durchlebt habe, diese so viel begehrten Dinge sind wertlos für den, der sie hat. Oft, wenn ich nicht schlafen kann und mein Leben überdenke, wird es mir klar, dass das Glück, das anscheinend so viel für mich tat, mich nicht die Wege geführt hat, die für mich passten, und dass ich in einfacheren Verhältnissen und als Gattin eines in der Welt der Ideen und vor allem auch des Idealen stehenden Mannes wahrscheinlich glücklicher geworden wäre. Sie wissen, wie gut Treibel ist und dass ich ein dankbares Gefühl für seine Güte habe. Trotzdem muss ich es leider aussprechen. Es fehlt mir, meinem Manne gegenüber, jene hohe Freude der Unterordnung, die doch unser schönstes Glück ausmacht und zu Recht gleichbedeutend ist mit echter Liebe. Niemandem darf ich dergleichen sagen, aber vor Ihnen, Willibald, mein Herz auszuschütten, ist, glaub ich, mein schön menschliches Recht und vielleicht sogar meine Pflicht. Schmidt nickte zustimmend und sprach dann ein einfaches: »Ach, Jenny«, mit einem Tone, darin er den ganzen Schmerz seines verfehlten Lebens zum Ausdruck zu bringen dachte. Was ihm auch gelang. Er lauschte selber dem Klang und beglückwünschte sich im Stillen, dass er sein Spiel so gut gespielt habe. Jenny, trotz aller Klugheit, war doch eitel genug, an das Ach ihres ehemaligen Anbeters zu glauben. So gingen sie, schweigend und anscheinend ihren Gefühlen hingegeben, nebeneinander her, bis Schmidt die Notwendigkeit fühlte, mit irgendeiner Frage das Schweigen zu brechen. Er entschied sich dabei für das alte Rettungsmittel und lenkte das Gespräch auf die Kinder. »Ja, Jenny«, hob er mit immer noch verschleierter Stimme an, »was versäumt ist, ist versäumt. Und wer fühlt das tiefer als ich selbst? Aber eine Frau wie Sie, die das Leben begreift, findet auch im Leben selbst ihren Trost, vor allem in der Freude täglicher Pflichterfüllung. Das sind in erster Reihe die Kinder. Ja, schon ein Enkelkind ist da, wie Milch und Blut, das liebe Litzichen. Und das sind dann, meine ich, die Hülfen, daran Frauenherzen sich aufrichten müssen. Und wenn ich auch Ihnen gegenüber, teure Freundin, von einem eigentlichen Eheglücke nicht sprechen will, denn wir sind wohl einig in dem, was Treibel ist und nicht ist, so darf ich doch sagen, Sie sind eine glückliche Mutter. Zwei Söhne sind Ihnen herangewachsen, gesund oder doch, was man so gesund zu nennen pflegt, von guter Bildung und guten Sitten. Und bedenken Sie, was allein dies Letzte heutzutage bedeuten will. Otto hat sich nach Neigung verheiratet und sein Herz einer schönen und reichen Dame geschenkt, die, soviel ich weiß, der Gegenstand allgemeiner Verehrung ist. Und wenn ich recht berichtet bin, so breitet sich im Hause Treibel ein zweites Verlöbnis vor, und Helenens Schwester steht auf dem Punkte, Leopolds Braut zu werden. »Wer sagt das?« fuhr jetzt Jenny heraus und plötzlich aus dem sentimental-schwärmerischen in den Ton ausgesprochenster Wirklichkeit verfallend. »Wer sagt das?« Schmidt geriet diesem erregten Tone gegenüber in eine kleine Verlegenheit. Er hatte sich das so gedacht oder vielleicht auch mal was Ähnliches gehört und stand nun ziemlich ratlos vor der Frage, »Wer sagt das?« Zum Glück war es damit nicht sonderlich ernsthaft gemeint, so wenig, dass Jenny, ohne eine Antwort abgewartet zu haben, mit großer Lebhaftigkeit fortfuhr. Sie können gar nicht ahnen, guter Freund, wie mich das alles reizt. Das ist so die seitens des Holzhofs beliebte Art, mir die Dinge über den Kopf wegzunehmen. Sie, lieber Schmidt, sprechen nach, was Sie hören, aber die, die solche Dinge wie von ungefähr unter die Leute bringen, mit denen habe ich ernstlich ein Hühnchen zu pflücken. Es ist eine Insolenz, und Helene mag sich vorsehen. Aber Jenny, liebe Freundin, Sie dürfen sich nicht so erregen. Ich habe das so hingesagt, weil ich es als selbstverständlich annahm. Als selbstverständlich, wiederholte Jenny spöttisch, die, während sie das sagte, die Mantille wieder abriss und den Professor über den Arm warf. Als selbstverständlich. Soweit also hat es der Holzhof schon gebracht, dass die nächsten Freunde solche Verlobung als eine Selbstverständlichkeit ansehen. Es ist aber keine Selbstverständlichkeit, ganz im Gegenteil. Und wenn ich mir vergegenwärtige, dass Ottos alles besser wissende Frau neben ihrer Schwester Hildegard ein bloßer Schatten sein soll, und ich glaube es gern, denn sie war schon als Backfisch von einer geradezu ridikülen Überheblichkeit, so muss ich sagen, ich habe an einer Hamburger Schwiegertochter aus dem Hause Munk gerade genug. Aber, teuerste Freundin, ich begreife Sie nicht. Sie setzen mich in das aufrichtigste Erstaunen. Es ist doch kein Zweifel, dass Helene eine schöne Frau ist und von einer, wenn ich mich so ausdrücken darf, ganz aparte Appetitlichkeit. Jenny lacht. Zum Anbeißen, wenn Sie mir das Wort gestatten, fuhr Schmidt fort, und von jenem eigentümlichen Charme, den schon von Alters her alles besitzt, was mit dem flüssigen Element in eine konstante Berührung kommt. Vor allem aber ist mir kein Zweifel darüber, dass Otto seine Frau liebt, um nicht zu sagen, in sie verliebt ist. Und Sie, Freundin, Ottos leibliche Mutter, fechten gegen dies Glück an und sind empört, dies Glück in Ihrem Hause vielleicht verdoppelt zu sehen. Alle Männer sind abhängig von weiblicher Schönheit, ich war es auch, und ich möchte beinahe sagen dürfen, ich bin es noch. Und wenn nun diese Hildegard, wie mir durchaus wahrscheinlich, denn die Nestküken sehen immer am besten aus, wenn diese Hildegard noch über Helenen hinaus wächst, so weiß ich nicht, was sie gegen sie haben können. Leopold ist ein guter Junge, von vielleicht nicht allzu feurigem Temperament. Aber ich denke mir, dass er doch nichts dagegen haben kann, eine sehr hübsche Frau zu heiraten. Sehr hübsch und reich dazu. Leopold ist ein Kind und darf sich überhaupt nicht nach eigenem Willen verheiraten, am wenigsten aber nach dem Willen seiner Schwägerin Helene. Das fehlte noch, das hieße denn doch abdanken und mich ins Altenteil setzen. Und wenn es sich noch um eine junge Dame handelt, der gegenüber einen allenfalls die Lust anwandeln könnte, sich unterzuordnen, also eine Freiin oder eine wirkliche, ich meine eine richtige Geheimratstochter oder die Tochter eines Oberhofpredigers, aber ein unbedeutendes Ding, das nichts kennt als mit Ponys nach Blankenese fahren und sich einbildet, mit einem Goldfaden in der Blattstichnadel eine Wirtschaft führen oder wohl gar Kinder erziehen zu können, und ganz ernsthaft glaubt, dass wir hierzulande nicht einmal eine Seezunge von einem Steinbutt unterscheiden können, und immer von Lobster spricht, wo wir Hummer sagen, und Currypowder und Soja wie höhere Geheimnisse behandelt. Ein solcher eingebildeter Quack, lieber Willibald, das ist nichts für meinen Leopold. Leopold, trotz allem, was ihm fehlt, soll höher hinaus. Er ist nur einfach, aber er ist gut, was doch auch einen Anspruch gibt. Und deshalb soll er eine kluge Frau haben, eine wirklich kluge. Wissen und Klugheit und überhaupt das Höhere, darauf kommt es an. Alles andere wiegt keinen Pfifferling. Es ist ein Elend mit den Äußerlichkeiten. Glück, Glück. Ach, Willibald, dass ich es in solcher Stunde gerade vor Ihnen bekennen muss. Das Glück, es ruht hier allein. Und dabei legte sie die Hand aufs Herz. Leopold und Corinna waren in einer Entfernung von etwa 50 Schritt gefolgt und hatten ihr Gespräch in herkömmlicher Art geführt, das heißt, Corinna hatte gesprochen. Leopold war aber fest entschlossen, auch zu Worte zu kommen, wohl oder übel. Der quälende Druck der letzten Tage machte, dass er vor dem, was er vorhatte, nicht mehr so geängstigt stand wie früher. Er musste sich eben Ruhe schaffen. Ein paar Mal schon war er nahe daran gewesen, eine wenigstens auf sein Ziel überleitende Frage zu tun. Wenn er dann aber der Gestalt seiner stattlich vor ihm dahinschreitenden Mutter ansichtig wurde, gab er's wieder auf, so daß er schließlich den Vorschlag machte, eine gerade vor ihnen liegende Waldlichtung in schräger Linie zu passieren, damit sie, statt immer zu folgen, auch mal an die Tät kämen. Er wußte zwar, daß er infolge dieses Manövers den Blick der Mama vom Rücken oder von der Seite her haben würde, aber etwas auf Vogelstrauß hin angelegt, fand er doch eine Beruhigung in dem Gefühl, die seinen Mut beständig lähmende Mama nicht immer gerade vor Augen haben zu müssen. Er konnte sich über diesen eigentümlichen Nervenzustand keine rechte Rechenschaft geben und entschied sich einfach für das, was ihm von zwei Übeln als das kleinere erschien. Die Benutzung der Schräglinie war geglückt, sie waren jetzt um ebenso viel voraus, als sie vorher zurückgewiesen waren, und ein Gleichgültigkeitsgespräch fallen lassend, das sich ziemlich gezwungen um die Spargelbeete von Halensee samt ihrer Kultur und ihrer sanitären Bedeutung gedreht hatte, nahm Leopold einen plötzlichen Anlauf und sagte, »Wissen Sie, Corinna, dass ich Grüße für Sie habe?« »Von wem?« »Raten Sie?« »Ja, nun, sagen wir, von Mr. Nelson.« »Aber das geht doch nicht mit rechten Dingen zu, das ist ja wie Hellseherei. Und nun können Sie auch noch Briefe lesen, von denen Sie nicht einmal wissen, dass sie geschrieben wurden.« »Ja, Leopold, dabei könnte ich Sie nun belassen und mich vor Ihnen als Seherin etablieren, aber ich werde mich hüten, denn vor allem, was so mystisch und hypnotisch und geisterseherig ist, haben gesunde Menschen bloß ein Grauen. Und ein Grauen einzuflößen ist nicht das, was ich liebe. Mir ist es lieber, dass mir die Herzen guter Menschen zufallen.« »Ach, Corinna, das brauchen Sie sich doch nicht erst zu wünschen. Ich kann mir keinen Menschen denken, dessen Herz Ihnen nicht zufiele. Sie sollten nur lesen, was Mr. Nelson über Sie geschrieben hat. Mit Amusing fängt er an, und dann kommt Charming und High-Spirited, und mit Fascinating schließt er ab. Und dann erst kommen die Grüße, die sich nach allem, was voraufgegangen, beinahe nüchtern und alltäglich ausnehmen. Aber wie wussten Sie, dass die Grüße von Mr. Nelson kämen?« »Ein leichteres Rätsel ist mir nicht bald vorgekommen. Ihr Papa teilte mit, Sie kämen erst später, weil Sie nach Liverpool zu schreiben hätten. Nun, Liverpool heißt Mr. Nelson. Und hat man erst Mr. Nelson, so gibt sich das andere von selbst. Ich glaube, dass es mit aller Hellseherei ganz ähnlich liegt. Und sehen Sie, Leopold, mit derselben Leichtigkeit, mit der ich in Mr. Nelsons Brief gelesen habe, mit derselben Sicherheit lese ich zum Beispiel Ihre Zukunft.« Ein tiefes Aufatmen Leopolds war die Antwort, und sein Herz hätte jubeln mögen in einem Gefühl von Glück und Erlösung. Denn wenn Corinna richtig las, und sie musste richtig lesen, so war er allem Anfragen und allen damit verknüpften Ängsten überhoben, und sie sprach dann aus, was er zu sagen noch immer nicht den Mut finden konnte. Wie beseligt nahm er ihre Hand und sagte, »Das können Sie nicht.« »Ist es so schwer?« »Nein, es ist eigentlich leicht, aber leicht oder schwer, Corinna, lassen Sie mich's hören. und ich will auch ehrlich sagen, ob Sie's getroffen haben oder nicht. Nur keine ferne Zukunft, bloß die nächste, die allernächste.« »Nun denn«, hob Corinna schelmisch und hier und da mit besonderer Betonung an, »was ich sehe, das ist das. Zunächst ein schöner Septembertag, und vor einem schönen Hause halten viele schöne Kutschen, und die vorderste mit einem Perückenkutscher auf dem Bock und zwei Bedienten hinten, das ist eine Brautkutsche. Der Straßendamm aber steht voller Menschen, die die Braut sehen wollen, und nun kommt die Braut, und neben ihr schreitet ihr Bräutigam, und dieser Bräutigam ist mein Freund Leopold Treibel. Und nun fährt die Brautkutsche, während die anderen Wagen folgen, an einem breiten, breiten Wasser hin. Aber Corinna, Sie werden doch unsere Spree zwischen Schleuse und Jungfernbrücke nicht ein breites Wasser nennen wollen. An einem breiten Wasser hin und hält endlich vor einer gotischen Kirche. Zwölf Apostel. Und der Bräutigam steigt aus und bietet der Braut seinen Arm, und so schreitet das junge Paar der Kirche zu, drin schon die Orgel spielt und die Lichter brennen. Und nun stehen sie vor dem Altar, und nach dem Ringewechsel wird der Segen gesprochen und ein Lied gesungen, oder doch der letzte Vers, und nun geht es wieder zurück an demselben breiten Wasser entlang, aber nicht dem Stadthause zu, von dem sie ausgefahren waren, sondern immer weiter ins Freie, bis sie vor einer Cottage-Villa halten. Ja, Corinna, so soll es sein. Bis sie vor einer Cottage-Villa halten und vor einem Triumphbogen, an dessen oberster Wölbung ein Riesenkranz hängt, und in dem Kranze leuchten die beiden Anfangsbuchstaben L und H. »L und H?« »Ja, Leopold, L und H. Und wie könnte es auch anders sein? Denn die Brautkutsche kam ja von der Uhlenhorst her und fuhr die Alster entlang und nachher die Elbe hinunter. Und nun halten sie vor der Munkschen Villa draußen in Blankenese, und L heißt Leopold und H heißt Hildegard.« Einen Augenblick überkam es Leopold wie wirkliche Verstimmung. Aber sich rasch besinnend, gab er der vorgeblichen Seherin einen kleinen Liebesklaps und sagte, »Sie sind immer dieselbe, Corinna, und wenn der gute Nelson, der der beste Mensch und mein einziger Vertrauter ist, wenn er dies alles gehört hätte, so würde er begeistert sein und von Capital Fun sprechen, weil sie mir so gnädig die Schwester meiner Schwägerin zuwenden wollen. Ich bin eben eine Prophetin.« »Prophetin«, wiederholte Leopold, »aber diesmal eine falsche. Hildegard ist ein schönes Mädchen, und Hunderte würden sich glücklich schätzen. Aber Sie wissen, wie meine Mama zu dieser Frage steht. Sie leidet unter dem beständigen sich besser dünken der dortigen Anverwandten, und hat es wohl hundertmal geschworen, dass ihr eine Hamburger Schwiegertochter, eine Repräsentantin aus dem großen Hause Thomson Munk, gerade genug sei. Sie hat ganz ehrlich einen halben Hass gegen die Munks, und wenn ich mit Hildegard so vor sich hinträte, so weiß ich nicht, was geschehe. Sie würde Nein sagen, und wir hätten eine furchtbare Szene.« »Wer weiß«, sagte Corinna, die jetzt das entscheidende Wort ganz nahe wusste. »Sie würde Nein sagen und immer wieder Nein, das ist so sicher wie Amen in der Kirche«, fuhr Leopold mit gehobener Stimme fort. »Aber dieser Fall kann sich gar nicht ereignen. Ich werde nicht mit Hildegard vor sie hintreten und werde stattdessen näher und besser wählen. Ich weiß, und Sie wissen es auch, das Bild, das Sie da gemalt haben, es war nur Scherz und Übermut, und vor allem wissen Sie, wenn mir Armen überhaupt noch eine Triumphpforte gebaut werden soll, dass der Kranz, der dann zu Häupten hängt, einen ganz anderen Buchstaben als das Hildegard-H in hundert und tausend Blumen tragen müsste. Brauche ich zu sagen, welchen? Ach, Corinna, ich kann ohne Sie nicht leben. und diese Stunde muss über mich entscheiden. Und nun sagen Sie ja oder nein.« Unter diesen Worten nahm er ihre Hand und bedeckte sie mit Küssen, denn sie gingen im Schutz einer Haselnusshecke. Corinna, nach Confessions wie diese die Verlobung mit gutem Recht als ein fait accompli betrachtend, nahm klugerweise von jeder weiteren Auseinandersetzung Abstand und sagte nur kurzerhand: »Aber eines, Leopold, dürfen wir uns nicht verhehlen. Uns stehen noch schwere Kämpfe bevor. Deine Mama hat einer Munk genug, das leuchtet mir ein. Aber ob ihr eine Schmidt recht ist, ist noch sehr die Frage. Sie hat zwar mitunter Andeutungen gemacht, als ob ich ein Ideal in ihren Augen wäre, vielleicht, weil ich das habe, was dir fehlt, und vielleicht auch, was Hildegard fehlt. Ich sage vielleicht und kann dies so einschränkende Wort nicht genug betonen, denn die Liebe, das sehe ich, ist demütig, und ich fühle, wie meine Fehler von mir abfallen. Das soll ja ein Kennzeichen sein. Ja, Leopold, ein Leben voll Glück und Liebe liegt vor uns, aber es hat deinen Mut und deine Festigkeit zur Voraussetzung. Und hier unter diesem Waldesdom, darin es geheimnisvoll rauscht und dämmert, hier, Leopold, musst du mir schwören, ausharren zu wollen in deiner Liebe.« Leopold beteuerte, dass er nicht bloß wolle, dass er es auch werde. Denn wenn die Liebe demütig und bescheiden mache, was gewiss richtig sei, so mache sie sicherlich auch stark. Wenn Corinna sich geändert habe, er fühle sich auch ein anderer. Und, so schloss er, das eine darf ich sagen, ich habe nie große Worte gemacht, und Prahlereien werden mir auch meine Feinde nicht nachsagen, aber glaube mir, mir schlägt das Herz so hoch, so glücklich, dass ich mir Schwierigkeiten und Kämpfe beinahe herbeiwünsche. Mich drängt es, dir zu zeigen, dass ich deiner wert bin.« In diesem Augenblicke wurde die Mondsichel zwischen den Baumkronen sichtbar, und von Schloss Grunewald her, vor dem das Quartett eben angekommen war, klang es über den See herüber: »Wenn nach dir ich oft vergebens in die Nacht gesehen, scheint der dunkle Strom des Lebens trauernd still zu stehen.« Und nun schwieg es, oder der Abendwind, der sich aufmachte, trug die Töne nach der anderen Seite hin. Eine Viertelstunde später hielt alles vor Paulsborn, und nachdem man sich daselbst wieder begrüßt und bei herumgereichtem Crème de Cacao, Treibel selbst machte die Honneurs, eine kurze Rast genommen hatte, brach man, die Wagen waren von Halensee her gefolgt, nach einigen Minuten endgültig auf, um die Rückfahrt anzutreten. Die Felgentreus nahmen bewegten Abschied von dem Quartett, jetzt lebhaft beklagend, den von Treibel vorgeschlagenen Kremser abgelehnt zu haben. Auch Leopold und Corinna trennten sich, aber doch nicht eher, als bis sie sich im Schatten des hochstehenden Schilfes noch einmal fest und verschwiegen die Hände gedrückt hatten. Ende des 10. Kapitels. Theodor Fontane, Frau Jenny Treibel. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 11. und 12. Kapitel. Leopold, als man zur Abfahrt sich anschickte, musste sich mit einem Platz vorn auf dem Bock des elterlichen Landauers begnügen, was ihm alles in allem immer noch lieber war, als innerhalb des Wagens selbst en vue seiner Mutter zu sitzen, die doch vielleicht, sei es im Wald, sei es bei der kurzen Rast in Paulsborn, was bemerkt haben mochte. Schmidt benutzte wieder den Vorortszug, während Corinna bei den Felgentreus mit einstieg. Man platzierte sie, so gut es ging, zwischen das den Fond des Wagens redlich ausfüllende Ehepaar

dessen Schmolke und ich auch immer eingedenk gewesen sind. So, meine liebe Corinna, sag ich es auch zu dir, man soll sein Leben nicht auf den Hass stellen. Hast du denn wirklich einen solchen Hass auf die Rätin, das heißt einen richtigen? Ach, ich denke ja gar nicht daran, liebe Schmolke. Ja, Corinna, da kann ich dir bloß noch mal sagen, dann ist es wirklich die höchste Zeit, dass was geschieht. Denn wenn du ihn nicht liebst und ihr nicht hasst, dann weiß ich nicht, was die ganze Geschichte überhaupt noch soll. Ich auch nicht. Und damit umarmte Corinna die gute Schmolke, und diese sah denn auch gleich an einem Flimmer in Corinnas Augen, dass nun alles vorüber und dass der Sturm gebrochen sei. Na, Corinna, denn wir wollen's schon kriegen, und es kann noch alles gut werden. Aber nun gib die Form her, dass wir ihn eintun, denn eine Stunde muss er doch wenigstens kochen. Und vorm Tisch sag ich deinem Vater kein Wort, weil er sonst vor Freude nicht essen kann. Ach, der esse doch. Aber nach Tisch sag ich's ihm, wenn er auch um seinen Schlaf kommt, und habe dir nur nichts davon sagen wollen. Aber nun kann ich es ja. 7 Kutschen und die beiden Kälber von Professor Kuh waren Brautjungfern. Natürlich, Brautjungfern möchten sie immer alle sein, denn auf die guckt alles, beinahe noch mehr als auf die Braut, weil die ja schon weg ist. Und meistens kommen sie auch bald ran. Und bloß den Pastor konnte ich nicht recht erkennen. Thomas war es nicht, aber vielleicht war es Souchon, bloß dass er ein bisschen zu dicklich war. Ende des 14. Kapitels. Theodor Fontane, Frau Jenny Treibel. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 15. Kapitel. Der Pudding erschien Punkt 2 und Schmidt hatte sich denselben munden lassen. In seiner behaglichen Stimmung entging es ihm durchaus, dass Corinna für alles, was er sagte, nur ein stummes Lächeln hatte. Denn er war ein liebenswürdiger Egoist, wie die meisten seines Zeichens, und kümmerte sich nicht sonderlich um die Stimmung seiner Umgebung, solange nichts passierte, was dazu angetan war, ihm die Laune direkt zu stören. Und nun lass abdecken, Corinna. Ich will, ehe ich mich ein bisschen ausstrecke, noch einen Brief an Marcel schreiben, oder doch wenigstens ein paar Zeilen. Er hat nämlich die Stelle. Distelkamp, der noch immer alte Beziehungen unterhält, hat mich's heute Vormittag wissen lassen. Und während der Alte das sagte, sah er zu Corinna hinüber, weil er wahrnehmen wollte, wie diese wichtige Nachricht auf seiner Tochter Gemüt wirke. Er sah aber nichts, vielleicht weil nichts zu sehen war, vielleicht auch, weil er kein scharfer Beobachter war, selbst dann nicht, wenn er's ausnahmsweise mal sein wollte. Corinna, während der Alte sich erhob, stand ebenfalls auf und ging hinaus, um draußen die nötigen Orders zum Abräumen an die Schmolke zu geben. Als diese bald danach eintrat, setzte sie mit jenem absichtlichen und ganz unnötigen Lärmen, durch den alte Dienerinnen ihre dominierende Hausstellung auszudrücken lieben, die herumstehenden Teller und Bestecke zusammen, der Art, dass die Messer und Gabelspitzen nach allen Seiten hinausstarrten, und drückte diesen Stachelturm im selben Augenblick, wo sie sich zum Hinausgehen anschickte, fest an sich. »Picken Sie sich nicht, liebe Schmolke«, sagte Schmidt, der sich gerne mal eine kleine Vertraulichkeit erlaubte. »Nein, Herr Professor, von Picken ist keine Rede, nicht mehr, schon lange nicht. Und mit der Verlobung ist es auch vorbei.« »Vorbei? Wirklich? Hat sie was gesagt?« »Ja, wie sie die Semmel zu den Pudding rieb, ist es mit eins rausgekommen. Es stieß ihr schon lange das Herz ab, und sie wollte bloß nichts sagen, Aber nu is ihr zu langweilig geworden, das mit Leopolden. Immer bloß keine Billetter mit Vergissmeinnicht draußen und Veilchen drin. Da sieht sie nun doch wohl, dass er keine rechte Courage hat. Und dass seine Furcht vor der Mama noch größer als seine Liebe zu ihr. Nun, das freut mich. Und ich habe es auch nicht anders erwartet. Und sie wohl auch nicht, liebe Schmolke. Der Marcel ist doch ein anderes Kraut. Und was heißt gute Partie? Marcel ist Archäologe. Versteht sich, sagte die Schmolke, die sich dem Professor gegenüber grundsätzlich nie zur Unvertrautheit mit Fremdwörtern bekannte. Marcel, sage ich, ist Archäologe. Vorläufig rückt er an Hedrichs Stelle. Gut angeschrieben ist er schon lange, seit Jahr und Tag. Und dann geht er mit Urlaub und Stipendium nach Mykene. Die Schmolke drückte auch jetzt wieder ihr volles Verständnis und zugleich ihre Zustimmung aus. Und vielleicht fuhr Schmidt fort auch nach Dierüns oder wo Schliemann gerade steckt. Und wenn er von da zurück ist und mir einen Zeus für diese meine Stube mitgebracht hat, und er wies dabei unwillkürlich nach dem Ofen oben, als dem einzigen für Zeus noch leeren Fleck. Wenn er von da zurück ist, sag ich, so ist ihm eine Professur gewiss. Die Alten können nicht ewig leben. Und sehen Sie, liebe Schmolke, das ist das, was ich eine gute Partie nenne. Versteht sich, Herr Professor, wovor sind denn auch die Examens und all das? Und Schmolke, wenn er auch kein Studierter war, sagte auch immer, oh, nun will ich an Marcel schreiben und mich dann ein Viertelstündchen hinlegen. Um 3:30 den Kaffee, aber nicht später. Um 3:30 kam der Kaffee. Der Brief an Marcel, ein Rohrpostbrief, zu dem sich Schmidt nach einigem Zögern entschlossen hatte, war seit wenigstens einer halben Stunde fort, und wenn alles gut ging und Marcel zu Hause war, so las er vielleicht in diesem Augenblick schon die drei lapidaren Zeilen, aus denen er seinen Sieg entnehmen konnte. Gymnasialoberlehrer. Bis heute war er nur deutscher Literaturlehrer an einer höheren Mädchenschule gewesen und hatte manchmal grimmig in sich hineingelacht, wenn er über den Codex Argenteus, bei welchem Worte die jungen Dinger immer kicherten, oder über den Heliand und Beowulf hatte sprechen müssen. Auch hinsichtlich Corinnas waren ein paar dunkle Wendungen in den Brief eingeflochten worden, und alles in allem ließ sich annehmen, dass Marcel binnen kürzester Frist erscheinen würde, seinen Dank auszusprechen. Und wirklich, 5 war noch nicht heran, als die Klingel ging und Marcel eintrat. Er dankte dem Onkel herzlich für seine Protektion, und als dieser das alles mit der Bemerkung ablehnte, dass, wenn von solchen Dingen überhaupt die Rede sein könne, jeder Dankesanspruch auf Distelkamp falle, sagte Marcel, nun, dann also Distelkamp. Aber dass du mir's gleich geschrieben, dafür werde ich mich doch auch bei dir bedanken dürfen, und noch dazu mit Rohrpost. Ja, Marcel, das mit Rohrpost, das hat vielleicht Anspruch, denn ehe wir Alten uns zu was Neuem bequemen, das 30 Pfennig kostet, da kann mitunter viel Wasser die Spree runterfließen. Aber was sagst du zu Corinna? Lieber Onkel, du hast da so eine dunkle Wendung gebraucht, ich habe sie nicht recht verstanden. Du schriebst, Kenneth von Leoparden sei auf dem Rückzug. Ist Leopold gemeint? Und muss es Corinna jetzt als Strafe hinnehmen, dass sich Leopold, den sie so sicher zu haben glaubte, von ihr abwendet? Es wäre so schlimm nicht, wenn es so läge. Denn in diesem Falle wäre es die Demütigung, von der man doch wohl sprechen muss, noch um einen Grad größer. Und so sehr ich Corinna liebe, so muss ich doch zugeben, dass ihr ein Denkzettel wohl Not täte. Marcel wollte zum Guten raten, nein, verteidige sie nicht, sie hätte sowas verdient. Aber die Götter haben es doch milder mit ihr vor und diktieren ihr statt der ganzen Niederlage, die sich in Leopolds selbstgewolltem Rückzuge aussprechen würde, nur die halbe Niederlage zu, nur die, dass die Mutter nicht will und dass meine gute Jenny trotz Lyrik und obligater Träne sich ihrem Jungen gegenüber doch mächtiger erweist als Corinna. Vielleicht nur, weil Corinna sich noch rechtzeitig besann und nicht alle Minen springen lassen wollte. Vielleicht ist es so. Aber wie es auch liegen mag, Marcel, wir müssen uns nun darüber schlüssig machen, wie du zu dieser ganzen Tragikomödie dich stellen willst. So oder so. Ist dir Corinna, die du vorhin so großmütig verteidigen wolltest, verleidet oder nicht? Findest du, dass sie wirklich eine gefährliche Person ist, voll Oberflächlichkeit und Eitelkeit? Oder meinst du, dass alles nicht so schlimm und ernsthaft war, eigentlich nur bloße Marotte, die verziehen werden kann? Darauf kommt es an. Ja, lieber Onkel, ich weiß wohl, wie ich dazu stehe, aber ich bekenne dir offen, ich hörte erst gern deine Meinung. Du hast es immer gut mit ihr gemeint und wirst Corinna nicht mehr loben, als sie verdient. Auch schon aus Selbstsucht nicht, weil du sie ja gern im Hause behieltest. Und ein bisschen Egoist bist du ja wohl. Verzeih, ich meine nur so dann und wann und in einzelnen Stücken. Sage dreist in allen, ich weiß das auch und getröste mich damit, dass es in der Welt öfters vorkommt. Aber das sind Abschweifungen. Von Corinna soll ich sprechen und will ja auch. Ja, Marcel, was ist da zu sagen? Ich glaube, sie war ganz ernsthaft dabei, hat dir's ja auch damals ganz frank und frei erklärt, und du hast es auch geglaubt, mehr noch als ich. Das war die Sachlage, so stand es vor ein paar Wochen. Aber jetzt, darauf möchte ich mich verwetten, jetzt ist sie gänzlich umgewandelt, und wenn die Treibels ihren Leopold zwischen lauter Juwelen und Goldbarren setzen wollten, ich glaube, sie nehmen ihn nicht mehr. Sie hatte eigentlich ein gesundes und ehrliches und aufrichtiges Herz, auch einen feinen Ehrenpunkt. Und nach einer kurzen Abirrung ist ihr mit einem Male klar geworden, was es eigentlich heißt, wenn man mit zwei Familienporträts und einer väterlichen Bibliothek in eine reiche Familie hineinraten will. Sie hat einen Fehler gemacht, sich einzubilden, das ginge so, weil man ihrer Eitelkeit beständig Zuckerbrot gab und so tat, als bewerbe man sich um sie. Aber bewerben und bewerben ist ein Unterschied. Gesellschaftlich, das geht eine Weile, nur nicht fürs Leben. In eine Herzogsfamilie kann man allenfalls hineinkommen, in eine Bourgeois-Familie nicht. Und wenn er, der Bourgeois, es auch wirklich übers Herz brächte, seine Bourgeoisie gewiss nicht, am wenigsten, wenn sie Jenny Treibel, nee, Bürstenbinder heißt. Rundheraus, Corinnas Stolz ist endlich wachgerufen. Lass mich hinzusetzen, Gott sei Dank, und gleich viel nun, ob sie's noch hätte durchsetzen können oder nicht. Sie mag es und will es nicht mehr, sie hat es satt. Was vordem halb Berechnung, halb Übermut war, das sieht's jetzt in einem anderen Licht und ist ihr Gesinnungssache geworden. Da hast du meine Weisheit. Und nun lass mich noch einmal fragen, wie gedenkst du dich zu stellen? Hast du Lust und Kraft, dir die Torheit zu verzeihen? Ja, lieber Onkel, das hab ich. Natürlich, so viel ist richtig, es wäre mir ein gut Teil lieber, die Geschichte hätte nicht gespielt. Aber da sie nun einmal gespielt hat, nehme ich mir das Gute daraus. Corinna hat nun wohl für immer mit der Modernität und dem krankhaften Gewichtlegen aufs Äußerliche gebrochen und hat stattdessen die von ihr verspotteten Lebensformen wieder anerkennen gelernt, in denen sie groß geworden ist. Der Alte nickte. Mancher, fuhr Marcel fort, würde sich anders dazu stellen, das ist mir völlig klar. Die Menschen sind eben verschieden, das sieht man alle Tage. Da habe ich beispielsweise ganz vor kurzem erst eine kleine reizende Geschichte von Heise gelesen, in der ein junger Gelehrter, ja, wenn mir recht ist, sogar ein archäologisch Angekränkelter, also eine Art Spezialkollege von mir, eine junge Baroness liebt und auch herzlich und aufrichtig wiedergeliebt wird. Er weiß es nur noch nicht recht, ist ihrer noch nicht ganz sicher. Und in diesem Unsicherheitszustande hört er in der zufälligen Verborgenheit einer Taxushecke, wie die mit einer Freundin im Park Lust wandelnde Baroness eben dieser Freundin allerhand Confessions macht, von ihrem Glück und ihrer Liebe plaudert und sich's nur leider nicht versagt, ein paar scherzhaft übermütige Bemerkungen über ihre Liebe mit einzuflechten. Und dies hören und sein Ränzel schnüren und sofort das Weite suchen ist für den Liebhaber und Archäologen eins. Mir ganz unverständlich. Ich, lieber Onkel, hätte es anders gemacht. Ich hätte nur die Liebe herausgehört und nicht den Scherz und nicht den Spott und wäre, anstatt abzureisen, meiner geliebten Baroness wahnsinnig glücklich zu Füßen gestürzt, von nichts sprechend als von meinem unendlichen Glück. Da hast du meine Situation, lieber Onkel. Natürlich kann man auch's anders machen. Ich bin für meinen Teil indessen herzlich froh, dass ich nicht zu den Feierlichen gehöre. Respekt vor dem Ehrenpunkt, gewiss. Aber zu viel davon ist vielleicht überall vom Übel und in der Liebe nun schon ganz gewiss. Bravo, Marcel. Habe es übrigens nicht anders erwartet. Und sehe auch darin wieder, dass du meiner leiblichen Schwester Sohn bist. Sieh, das ist das Schmidtsche in dir, dass du so sprechen kannst. Keine Kleinlichkeit, keine Eitelkeit, immer aufs Rechte und immer aufs Ganze. Komm her, Junge, gib mir einen Kuss. Einer ist eigentlich zu wenig, denn wenn ich bedenke, dass du mein Neffe und Kollege und nun bald auch mein Schwiegersohn bist, denn Corinna wird doch wohl nicht Nein sagen, dann sind auch zwei Backenküsse auch kaum noch genug. Und die Genugtuung sollst du haben, Marcel. Corinna muss an dich schreiben und sozusagen beichten und Vergebung der Sünden bei dir anrufen. Um Gottes Willen, Onkel, mache nur nicht so was. Zunächst wird sie's nicht tun, und wenn sie's tun wollte, so würde ich doch das nicht mit ansehen können. Die Juden, so hat mir Friedeberg erst vor kurzem erzählt, haben ein Gesetz oder einen Spruch, wonach es als ganz besonders strafwürdig gilt, einen Mitmenschen zu beschämen. Und ich finde, das ist ein kolossal feines Gesetz und beinahe schon christlich. Und wenn man niemanden beschämen soll, nicht einmal seine Feinde, ja, lieber Onkel, wie käme ich dann dazu, meine liebe Cousine Corinna beschämen zu wollen, die vielleicht schon nicht weiß, wo sie vor Verlegenheit hinsehen soll. Denn wenn die Nicht-Verlegenen mal verlegen werden, dann werden sie's auch ordentlich. Und ist einer in solch peinlicher Lage wie Corinna, da hat man die Pflicht, ihm goldene Brücken zu bauen. Ich werde schreiben, lieber Onkel. Du bist ein guter Kerl, Marcel. Komm her, noch einen. Aber sei nicht zu gut, das können die Weiber nicht vertragen, nicht einmal die Schmolke. 16. und letztes Kapitel. Und Marcel schrieb wirklich, und am anderen Morgen lagen zwei an Corinna adressierte Briefe auf dem Frühstückstisch, einer in kleinem Format mit einem Landschaftsbildchen in der linken Ecke, Teich und Trauerweide, worin Leopold zum ach wievielsten Male von seinem unerschütterlichen Entschlusse sprach, der andere ohne malerische Zutat von Marcel. Dieser lautete: Liebe Corinna, der Papa hat gestern mit mir gesprochen und mich zu meiner innigsten Freude wissen lassen, dass, verzeihe, es sind seine eigenen Worte, Vernunft wieder anzusprechen fange. Und, so setzte er hinzu, die rechte Vernunft käme aus dem Herzen. Darf ich es glauben? Ist ein Wandel eingetreten? Die Bekehrung, auf die ich gehofft? Der Papa wenigstens hat es mich dessen versichert. Er war auch der Meinung, dass du bereit sein würdest, dies gegen mich auszusprechen. Aber ich habe feierlich dagegen protestiert, denn mir liegt gar nicht daran, Unrechts- oder Schuldgeständnisse zu hören. Das, was ich jetzt weiß, wenn auch noch nicht aus deinem Munde, genügt mir völlig, macht mich unendlich glücklich und löscht alle Bitterkeit aus meiner Seele. Manch einer würde mir in diesem Glück nicht folgen können, aber ich habe da, wo mein Herz spricht, nicht das Bedürfnis, zu einem Engel zu sprechen. Im Gegenteil, mich bedrücken Vollkommenheiten, vielleicht, weil ich nicht an sie glaube. Mängel, die ich menschlich begreife, sind mir sympathisch, auch dann noch, wenn ich unter ihnen leide. Was du mir damals sagtest, als ich dich an dem Mr. Nelson-Abend von Treibels nach Hause begleitete, das weiß ich freilich noch alles, aber es lebt nur in meinem Ohr, nicht in meinem Herzen. In meinem Herzen steht nur das eine, das immer darin stand, von Anfang an, von Jugend auf. Ich hoffe, dich heute noch zu sehen. Wie immer, dein Marcel. Corinna reichte den Brief ihrem Vater. Der las nun auch und blies dabei doppelte Dampfwolken. Als er aber fertig war, stand er auf und gab seinem Liebling einen Kuss auf die Stirn. »Du bist ein Glückskind. Sieh, das ist das, was man das Höhere nennt, das wirklich Ideale. Nicht das von meiner Freundin Jenny. Glaube mir, das Klassische, was Sie jetzt verspotten, das ist das, was die Seele frei macht, das Kleinliche nicht kennt und das Christliche vorahnt und vergeben und vergessen lehrt, weil wir alle des Ruhmes mangeln. Ja, Corinna, das Klassische, das hat Sprüche wie Bibelsprüche, mitunter beinahe noch etwas darüber. Da haben wir zum Beispiel den Spruch, werde, der du bist, ein Wort, das nur ein Grieche sprechen konnte. Freilich, dieser Werdeprozess, der hier gefordert wird, muss sich verlohnen. Aber wenn ich meine väterliche Befangenheit nicht täuscht, bei dir verlohnt es sich. Diese Treiberei war ein Irrtum, ein Schritt vom Wege, wie jetzt, wie du wissen wirst, auch ein Lustspiel heißt, noch dazu von einem Kammergerichtsrat. Das Kammergericht, Gott sei Dank, war immer literarisch. Das Literarische macht frei. Jetzt hast du das Richtige wiedergefunden und dich selbst dazu. Werde, der du bist, sagte der große Pindar. Und deshalb muss auch Marcel, um der zu werden, der er ist, in die Welt hinaus, an die großen Städten, und besonders an die ganz Alten. Die ganz Alten, das ist immer wie das heilige Grab. Dahin gehen die Kreuzzüge der Wissenschaft. Und seid ihr erst von Mykene wieder zurück, ich sage ihr, denn du wirst ihn begleiten, die Schliemann ist auch immer dabei, so müsste keine Gerechtigkeit sein, wenn er nicht übers Jahr Privatdozent wärt oder Extraordinarius. Corinna dankte ihm, dass er sie gleich mit ernenne, vorläufig indes sei sie mehr für Haus und Kinderstube. Dann verabschiedete sie sich und ging in die Küche, setzte sich auf einen Schemel und ließ die Schmolke den Brief lesen. »Nun, was sagen Sie, liebe Schmolke?« »Ja, Corinna, was soll ich sagen?« »Ich sage bloß, was Schmolke immer sagte.« Manchen gibt es der liebe Gott im Schlaf. Du hast ganz unverantwortlich und beinahe schauderöse gehandelt und kriegst ihn nun doch. Du bist ein Glückskind. Das hat mir Papa auch gesagt. Na, da muss es wahr sein, Corinna, denn was ein Professor sagt, ist immer wahr. Aber nur keine Flausen mehr und keine Witzchen, davon haben wir nur genug gehabt mit dem armen Leopold, der mir doch eigentlich leid tun kann, denn er hat ja nicht sich selber gemacht und der Mensch am Ende, wie er ist. Nein, Corinna, nun wollen wir ernsthaft werden. Und wenn meinst du denn, dass es losgeht oder in die Zeitung kommt? Morgen? Nein, liebe Schmolke, so schnell geht es nicht. Ich muss ihn doch erst sehen und ihm einen Kuss geben. Versteht sich, eher geht es nicht. Und da muss ich doch auch dem armen Leopold erst abschreiben. Er hat mir ja erst heute wieder versichert, dass er für mich leben und sterben will. Ach Jott, der arme Mensch. Am Ende ist er auch ganz froh. Möglich ist es. Noch am selben Abend, wie sein Brief es angezeigt, kam Marcel und begrüßte zunächst den in seine Zeitungslektüre vertieften Onkel, der ihm denn auch, vielleicht weil er die Verlobungsfrage für erledigt hielt, etwas zerstreut und das Zeitungsblatt in der Hand mit den Worten entgegentrat: »Und nun sage, Marcel, was sagst du dazu, Summus Episcopus? Der Kaiser, unser alter Wilhelm, entkleidet sich davon und will es nicht mehr, und Kögel wird es, oder vielleicht Stöcker.« »Ach, lieber Onkel, erstlich glaube ich es nicht, und dann, ich werde ja doch schwerlich im Dom getraut werden. Hast recht. Ich habe den Fehler aller Nichtpolitiker, über einer Sensationsnachricht, die natürlich hinterher immer falsch ist, alles Wichtigere zu vergessen. Corinna sitzt drüben in ihrem Zimmer und wartet auf dich. Und ich denke mir, es wird wohl das Beste sein, ihr macht es untereinander ab. Ich bin auch mit der Zeitung noch nicht ganz fertig, und ein Dritter geniert bloß, auch wenn es der Vater ist.« Corinna, als Marcel eintrat, kam ihm herzlich und freundlich entgegen, etwas verlegen, aber doch zugleich gewillt, die Sache nach ihrer Art zu behandeln, also so wenig tragisch wie möglich. Von drüben her fiel der Abendschein ins Fenster, und als sie sich gesetzt hatten, nahm sie seine Hand und sagte: »Du bist so gut, und ich hoffe, dass ich dessen immer eingedenk sein werde. Was ich wollte, war nur Torheit.« »Wolltest du es denn wirklich?« Sie nickte. »Und liebtest ihn ganz ernsthaft?« »Nein, aber ich wollte ihn ganz ernsthaft heiraten. Und mehr noch, Marcel, ich glaube auch nicht, dass ich sehr unglücklich geworden wäre. Das liegt nicht in mir, vielleicht auch wohl nicht sehr glücklich. Aber wer ist glücklich? Kennst du wen? Ich nicht. Ich hätte Malstunden genommen und vielleicht auch Reitunterricht und hätte mich an der Riviera mit ein paar englischen Familien angefreundet. Natürlich solche mit einer Pleasure-Yacht. Und wäre mit ihnen nach Korsika oder nach Sizilien gefahren, immer so der Blutrache nach. Denn ein Bedürfnis nach Aufregung würde ich doch wohl zeitlebens gehabt haben. Leopold ist etwas schläfrig. Ja, so hätte ich gelebt.« »Du bist immer dieselbe und malst dich schlimmer, als du bist.« »Kaum, aber freilich auch nicht besser. Und deshalb glaubst du mir auch wohl, wenn ich dir jetzt versichere, dass ich froh bin, aus dem allem heraus zu sein. Ich habe von früh an den Sinn für Äußerlichkeiten gehabt und haben vielleicht noch, aber seine Befriedigung kann doch zu teuer erkauft werden. Das habe ich jetzt einsehen gelernt.« Marcel wollte noch einmal unterbrechen, aber sie litt es nicht. »Nein, Marcel, ich muss doch ein paar Worte sagen. Sieh, das mit dem Leopold, das wäre vielleicht gegangen, warum am Ende nicht? Einen schwachen, guten, unbedeutenden Menschen zur Seite zu haben, kann sogar angenehm sein, kann einen Vorzug bedeuten. Aber diese Mama, diese furchtbare Frau. Gewiss, Besitz und Geld haben einen Zauber. Wäre es nicht so, so wäre mir meine Verwirrung erspart geblieben. Aber wenn Geld alles ist und Herz und Sinn verengt und zum Überfluss Hand in Hand geht mit Sentimentalität und Tränen, dann empört sich's hier, und das hinzunehmen wäre mir hart angekommen, wenn ich's auch vielleicht ertragen hätte. denn davon gehe ich aus. Der Mensch in einem guten Bett und in guter Pflege kann eigentlich viel ertragen. Den zweiten Tag danach stand es in den Zeitungen und zugleich mit den öffentlichen Anzeigen trafen Karten ein. Auch bei Kommerzienrats. Treibel, der nach vorgängigem Einblick in das Kuvert ein starkes Gefühl von der Wichtigkeit dieser Nachricht und ihrem Einfluss auf die Wiederherstellung häuslichen Friedens und passabler Laune hatte, säumte nicht, in das Damenzimmer hinüberzugehen, wo Jenny mit Hildegard frühstückte. Schon beim Eintreten hielt er den Brief in die Höhe und sagte: »Was kriege ich, wenn ich euch den Inhalt dieses Briefes mitteile?« »Fordere«, sagte Jenny, in der vielleicht eine Hoffnung dämmerte. »Einen Kuss? Keine Albernheiten, Treibel. Nun, wenn es nicht von dir sein kann, dann wenigstens von Hildegard.« »Zugestanden«, sagte diese. »Aber nun lies.« Und Treibel las: »Die am heutigen Tage stattgehabte Verlobung meiner Tochter, ja, meine Damen, welcher Tochter? Es gibt viele Töchter. Noch einmal also ratet, ich verdopple den von mir gestellten Preis. Also meiner Tochter Corinna mit dem Dr. Marcel Wetterkopp, Oberlehrer und Leutnant der Reserve im Brandenburgischen Füsilierregiment Nummer 35, habe ich die Ehre, hiermit ganz ergebenst anzuzeigen, Dr. Willibald Schmidt, Professor und Oberlehrer am Gymnasium zum Heiligen Geist.« Jenny, durch Hildegards Gegenwart behindert, begnügte sich, ihrem Gatten einen triumphierenden Blick zuzuwerfen. Hildegard selbst aber, die sofort wieder auf die Suche nach einem Formfehler war, sagte nur: »Ist das alles? Soviel ich weiß, pflegt es Sache der Verlobten zu sein, auch ihrerseits noch ein Wort zu sagen. Aber die Schmidt-Wetterkopps haben am Ende darauf verzichtet.« »Doch nicht, teure Hildegard. Auf dem zweiten Blatt, das ich unterschlagen habe, haben auch die Brautleute gesprochen. Ich überlasse dir das Schriftstück als Andenken an deinen Berliner Aufenthalt und als Beweis für den allmählichen Fortschritt hiesiger Kulturformen. Natürlich stehen wir noch eine gute Strecke zurück, aber es macht sich allmählich. Und nun bitte ich um meinen Kuss.« Hildegard gab ihm zwei, und so stürmisch, dass ihre Bedeutung klar war. Dieser Tag bedeutete zwei Verlobungen. Der letzte Sonnabend im Juli war als Marcells und Corinnas Hochzeitstag angesetzt worden. Nur keine langen Verlobungen, betonte Willibald Schmidt, und die Brautleute hatten begreiflicherweise gegen ein beschleunigtes Verfahren nichts einzuwenden. Einzig und allein die Schmolke, die es mit der Verlobung so eilig gehabt hatte, wollte von solcher Beschleunigung nicht viel wissen und meinte, bis dahin sei ja bloß noch 3 Wochen, also nur gerade noch Zeit genug, um dreimal von der Kanzel zu fallen. Und das ginge nicht, das sei zu kurz. Darüber redeten die Leute. Schließlich aber gab sie sich zufrieden oder tröstete sich wenigstens mit dem Satze: »Geredet wird doch.« Am 27. war ein kleiner Polterabend in der Schmidtschen Wohnung, den Tag darauf Hochzeit im englischen Hause, Prediger Thomas traute, 3 Uhr fuhren die Wagen vor der Nikolaikirche vor, 6 Brautjungfern, unter denen die beiden Kuschen Kälber und die 2 Felgentreus waren. Letztere, wie schon hier verraten werden mag, verlobten sich in einer Tanzpause mit den 2 Referendarien vom Quartett, denselben jungen Herren, die die Halenseepartie mitgemacht hatten. Der natürlich auch geladene Jodler wurde von den Kuhs heftig in Angriff genommen, widerstand aber, weil er als Eckhaussohn an solche Sturmangriffe gewöhnt war. Die Kuschentöchter selber fanden sich ziemlich leicht in diesen Eschek. »Er war der Erste nicht, er wird der Letzte nicht sein«, sagte Schmidt. Und nur die Mutter zeigte bis zuletzt eine starke Verstimmung. Sonst war es eine durchaus heitere Hochzeit, was zum Teil damit zusammenhing, dass man von Anfang an alles auf die leichte Schulter genommen hatte. Man wollte vergeben und vergessen, hüben und drüben. Und so kam es denn auch, dass, um die Hauptsache vorwegzunehmen, alle Treibels nicht nur geladen, sondern mit alleiniger Ausnahme von Leopold, der an demselben Nachmittage nach dem Eierhäuschen ritt, auch vollzählig erschienen waren. Allerdings hatte die Kommerzienrätin anfänglich stark geschwankt, ja sogar von Taktlosigkeit und Affront gesprochen, aber ihr zweiter Gedanke war doch der gewesen, den ganzen Vorfall als eine Kinderei zu nehmen und dadurch das schon hier und da laut gewordene Gerede der Menschen auf die leichteste Weise tot zu machen. Bei diesem zweiten Gedanken blieb es denn auch. Die Rätin, freundlich lächelnd wie immer, trat in Pontificalibus auf und bildete ganz unbestritten das Glanz- und Repräsentationsstück der Hochzeitstafel. Selbst die Honig und die Wulsten waren auf Corinnas dringenden Wunsch eingeladen worden. Erstere kam auch, die Wulsten dagegen entschuldigte sich brieflich, weil sie Lizzi, das süße Kind, doch nicht allein lassen könne. Dicht unter der Stelle, das süße Kind, war ein Fleck, und Marcel sagte zu Corinna, eine Träne, und ich glaube, eine echte. Von den Professoren waren außer den schon genannten Kuhs nur Distelkamp und Rindfleisch zugegen, da sich die mit jüngerem Nachwuchs gesegneten sämtlichen Kösen, Albeck oder Stolpemünde befanden. Trotz dieser Personaleinbuße war an Toasten kein Mangel. Der Distelkampsche war der beste, der Felgentreusche der logisch ungeheuerlichste, weshalb ihm ein hervorragender, vom Ausbringer allerdings unbeabsichtigter Lacherfolg zuteil wurde. Mit dem Herumreichen des Konfekts war begonnen, und Schmidt ging eben von Platz zu Platz, um den älteren und auch einigen jüngeren Damen allerlei Liebenswürdiges zu sagen, als der schon vielfach erschienene Telegrafenbote noch einmal in den Saal und gleich danach an den alten Schmidt herantrat. Dieser, von dem Verlangen erfüllt, den Überbringer so vieler Herzenswünsche schließlich wie den goetheschen Sänger königlich zu belohnen, füllte ein neben ihm stehendes Becherglas mit Champagner und kredenzte es dem Boten, der es unter vorgängiger Verbeugung gegen das Brautpaar mit einem gewissen Avec leerte. Großer Beifall. Dann öffnete Schmidt das Telegramm, überflog es und sagte, vom stammverwandten Volk der Briten. Lesen, lesen! To Dr. Marcel Wettercop. Lauter! England expects that every man will do his duty. Unterzeichnet John Nelson. Im Kreise der sachlich und sprachlich Eingeweihten brach ein Jubel aus, und Treibel sagte zu Schmidt, »Ich denke mir, Marcel ist Bürger dafür.« Corinna selbst war ungemein erfreut und erheitert über das Telegramm, aber es gebrach ihr bereits an Zeit, ihrer glücklichen Stimmung Ausdruck zu geben, denn es war 8 Uhr, und um 9:30 ging der Zug, der sie zunächst bis München und von da nach Verona oder, wie Schmidt mit Vorliebe sich auszudrücken pflegte, bis an das Grab der Julia führen sollte. Schmidt nannte das übrigens alles nur Kleinkram und Vorschmack, sprach überhaupt ziemlich hochmütig und orakelte, zum Ärger Kuhs, von Messenien und dem Taygetos, darin sich gewiß noch ein paar Grabkammern finden würden, wenn nicht von Aristomenes selbst, so doch von seinem Vater. Und als er endlich schwieg und Distelkamp ein vergnügtes Lächeln über seinen mal wieder sein Steckenpferd tummelnden Freund Schmidt zeigte, nahm man wahr, dass Marcel und Corinna den Saal inzwischen verlassen hatten. Die Gäste blieben noch, aber gegen 10 Uhr hatten sich die Reihen doch stark gelichtet. Jenny, die Honig, Helene waren aufgebrochen, und mit Helene natürlich auch Otto, trotzdem er gern noch eine Stunde zugegeben hätte. Nur der alte Kommerzienrat hatte sich emanzipiert und saß neben seinem Bruder Schmidt, eine Anekdote nach der anderen aus dem Schatzkästlein deutscher Nation hervorholend, lauter blutrote Karfunkelsteine, von deren reinem Glanze zu sprechen Vermessenheit gewesen wäre. Treibel, trotzdem Goldammer fehlte, sah sich dabei von verschiedenen Seiten her unterstützt, am ausgiebigsten von Adolar Krola, dem denn auch Fachmänner wahrscheinlich den Preis zuerkannt haben würden. Längst brannten die Lichter, Zigarrenwölkchen kräuselten sich in großen und kleinen Ringen, und junge Paare zogen sich mehr und mehr in ein paar Saalecken zurück, in denen ziemlich unmotiviert 4, 5 Lorbeerbäume zusammenstanden und eine gegen Profanblicke schützende Hecke bildeten. Hier wurden auch die Kuschen gesehen, die noch einmal, vielleicht auf Rat der Mutter, einen energischen Vorstoß auf den Jodler unternahmen, aber auch diesmal umsonst. Zu gleicher Zeit klimperte man bereits auf dem Flügel, und es war sichtlich der Zeitpunkt nahe, wo die Jugend ihr gutes Recht beim Tanz behaupten würde. Diesen gefahrdrohenden Moment ergriff der schon vielfach mit Du und Bruder operierende Schmidt mit einer gewissen Feldherrengeschicklichkeit und sagte, während der Krola eine neue Zigarrenkiste zuschob, »Hören Sie, Sänger und Bruder, Carpe diem«, wir Lateiner legen den Akzent auf die letzte Silbe, »nutze den Tag. Über ein kleines und irgendein Klavierpauker wird die Gesamtsituation beherrschen und uns unsere Überflüssigkeit fühlen lassen. Also noch einmal, was du tun willst, tue bald. Der Augenblick ist da. Krola, du musst mir einen Gefallen tun und Jennys Lied singen. Du hast es 100-mal begleitet und wirst es wohl auch singen können. Ich glaube, die Wagnersche Schwierigkeiten sind nicht darin. Und unser Treibel wird es nicht übel nehmen, dass wir das Herzenslied seiner Eheliebsten in gewissem Sinne profanieren. Denn jedes Schaustellen eines Heiligsten ist das, was ich Profanierung nenne. Hab ich recht, Treibel, oder täusche ich mich in dir? Ich kann mich in dir nicht täuschen. In einem Manne wie du kann man sich nicht täuschen. Du hast ein klares und offenes Gesicht. Und nun komm, Krola. Mehr Licht, das war damals ein großes Wort unseres Olympiers. Aber wir bedürfen seiner nicht mehr, wenigstens hier nicht. Hier sind Lichter die Hülle und Fülle. Komm, ich möchte diesen Tag als ein Ehrenmann beschließen und in Freundschaft mit aller Welt und nicht zum wenigsten mit dir, mit Adolar Krola. Dieser, der an 100 Tafeln wetterfest geworden und im Vergleich zu Schmidt noch ganz leidlich imstande war, schritt ohne langes Sträuben auf den Flügel zu, während ihm Schmidt und Treibel Arm in Arm folgten, und ehe der Rest der Gesellschaft noch eine Ahnung haben konnte, dass der Vortrag eines Liedes geplant war, legte Krola die Zigarre beiseite und hob an, »Glück, von allen deinen Losen eines nur erwähl ich mir. Was soll Gold? Ich liebe Rosen unter der Blumen schlichte Zier. Und ich höre Waldesrauschen, und ich seh ein flatternd Band. Aug in Auge Blicke tauschen, und ein Kuss auf deine Hand. Geben, nehmen, nehmen, geben, und dein Haar umspielt der Wind. Ach, nur das ist Leben, wo sich Herz zum Herzen findet. Alles war heller Jubel, denn Krolas Stimme war immer noch voll Kraft und Klang, wenigstens verglichen mit dem, was man sonst in diesem Kreise hörte. Schmidt weinte vor sich hin. Aber mit einem Male war er wieder da. »Bruder«, sagte er, »das hat mir wohl getan. Bravissimo!« »Treibel, unsere Jenny hat doch recht. Es ist was damit, es ist was drin. Ich weiß nicht genau was, aber das ist es eben. Es ist ein wirkliches Lied. Alle echte Lyrik hat etwas Geheimnisvolles. Ich hätte doch am Ende dabei bleiben sollen. Treibel und Krola sahen sich an und nickten dann zustimmend. Und die arme Corinna, jetzt ist sie bei Treppin, erste Etappe zu Julias Grab, Julia Capulet, wie das klingt. Es soll übrigens eine ägyptische Sargkiste sein, was eigentlich noch interessanter ist. Und dann alles in allem, ich weiß nicht, ob es recht ist, die Nacht so durchzufahren. Früher war das nicht der Brauch, früher war man natürlicher, ich möchte sagen sittlicher. Schade, dass meine Freundin Jenny fort ist, die sollte darüber entscheiden. Für mich persönlich steht es fest, Natur ist Sittlichkeit und überhaupt die Hauptsache. Geld ist Unsinn, Wissenschaft ist Unsinn, alles ist Unsinn, Professor auch. Wer es bestreitet, ist ein Bekkus, nicht wahr, Kuh? Kommen Sie, meine Herren, kommt Krola, wir wollen nach Hause gehen. Ende des Romans.